Oh, Heiliger Geist, forme die Wolke deiner Herrlichkeit in unserer Mitte. Wir sind voller Erwartung, Herr. Wir sind voller Aufnahmebereitschaft. Wir strecken uns aus hinein in die Wolke, die vom Himmel auf die Erde kommt, weil du, Jesus, uns freien Zugang gegeben hast durch dein Blut zu den Schätzen des Himmels. Oh, komm, streck deine Hände aus. Streck deine Hände aus. Streck deine Hände aus in den himmlischen Bereich. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass das Allerheiligste offen steht, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du den Weg frei gemacht hast, Herr, in das Allerheiligste. Wir danken dir, dass dein Blut bezahlt hat, um den Himmel für uns zugänglich zu machen, Herr. Und wir treten ein heute Abend, Herr, durch dein Blut, durch dein kostbares Blut, Herr, treten wir ein in das Allerheiligste, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Komm, betet im Geist, beginnt im Geist zu beten, beginnt wirklich hineinzupressen in diese Dimension. Wirklich hineinzupressen in diese Dimension. Come on. Oh, da, da, na, da, na, da. Oh, da, da, da, da, da. Oh, da, no, da, da. Dann ist jetzt dein Moment, wirklich hineinzupressen in die Gegenwart Gottes, wirklich sein Allerheiligstes zu berühren, wirklich rauszugehen aus deinem natürlichen Comfortzone, rauszugehen aus deiner natürlichen Begrenzung, rauszugehen aus dem, was du einfach vom Natürlichen her gewohnt bist, und wirklich im Glauben abzuspringen in eine andere Dimension, auf eine andere Ebene. Jetzt, come on, come on. Team, springt ab im Geist. Oh, Shekara Manda. Hingabe hat den Zugang freigemacht für uns. Dein Blut hat für uns erkauft freien Zugang in die himmlische Herrlichkeit, Herr. Wir sagen dir Danke, Herr. Wir sagen dir Danke, Jesus, für dein Blut. Komm, sag ihm mal Danke für sein Blut. Weil ohne sein Blut könntest du nicht hier sein. Ohne sein Blut könntest du nicht ihm begegnen. Ohne sein Blut könnten wir gar nicht Gottesdienst feiern mit einem offenen Himmel. Sein Blut hat uns freien Zugang gegeben. Weißt du, es hat ihn alles gekostet. Seine Liebe hat es sich alles kosten lassen. Also danke ihm für seine Liebe. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns. Danke, Jesus, für deine Hingabe zu uns. Danke, Jesus, für dein Blut für uns. Danke, Jesus, dass du dadurch den Zugang frei gemacht hast. Oh, danke ihm für sein Blut. Weißt du, das ist der Zugang, das ist der Zugang. Es ist nicht einfach Lieder singen, sondern es ist sein Blut, das uns den Zugang gegeben hat. Also geh durch sein Blut, geh durch sein Blut, danke ihm für sein Blut. Er hat dir den Weg frei gemacht. Er hat dir den Weg frei gemacht zum Vater. Sein Blut, sein Opfer, seine Hingabe hat den Weg frei gemacht zum Vater. Hat den Weg frei gemacht für die ganze Welt. Hat den Weg frei gemacht für jeden, der es ergreifen möchte. Für jeden, der kommen möchte. Er hat den Weg frei gemacht dafür, dass wir jetzt Gott, den Schöpfer des Himmels und der ganzen Erde, den Schöpfer des ganzen Universums, unseren Vater nennen können. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, sag ihm nochmal Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und danke, Vater, dass du dich Vater nennen lässt von mir. Du, der du die ganze Welt erschaffen hast. Du, der du den ganzen Himmel und die ganze Erde erschaffen hast. Du lässt dich von mir Vater nennen. Oh, danke für diese Gnade. Sag ihm Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Gnade. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Und dann lass uns uns wirklich ihm hingeben. Lass uns ihm hingeben. Lass uns sagen, oh Herr, ich gebe mich dir hin. Ich liebe dich. Mach mit mir. Tu, wirk durch mich, so wie du wirken möchtest. Übernimm mein Leben. Übernimm voll und ganz die Kontrolle in dieser Zeit über mein Leben. Gebrauche mich, so wie du mich gebrauchen möchtest in dieser Zeit. Komm, sag ihm das, sag ihm das. Gib dich ihm hin. Weißt du, er hat sich zuerst hingegeben. Und die Antwort ist unsere Hingabe. Die Antwort ist unsere Hingabe auf das, was er getan hat. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Gib dich ihm hin. Sag, Herr, du darfst mich gebrauchen. Herr, du darfst mich erfüllen. Du darfst mich aufs Gleis setzen, so wie du das möchtest in dieser Zeit. Du darfst mich wirklich zu jemand machen, der in dieser Zeit für dich den Unterschied macht. Nicht, weil ich so schlau bin, nicht, weil ich meine, dass ich alles weiß, sondern durch deine große Gnade, ich gebe mich dir hin, übernimm mich mit deinem Geist. Sag ihm das, come on. Eine Minute Zeit, ihm das zu sagen, ihm wirklich das zu sagen. Weißt du, weil er ist der Standard, den er aufrichtet in dieser Zeit gegen die Flut des Feindes. Er ist derjenige, den er zum Kanal machen möchte für das Wirken seines Geistes, für das Wirken seiner Herrlichkeit. Du bist es, den er zum Kanal machen möchte für seine prophetischen Wegweisungen in dieser Zeit, für die Menschen um dich herum, für seine Kraft, für seine Wunder, für seine Herrlichkeit um dich herum. Dich möchte er zum Kanal machen, aber du musst dich ihm hingeben. Du musst sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Sag es ihm. Come on. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, wir geben uns dir hin. Jesus, wir geben uns dir hin. Jesus, Jesus. Überflute uns mit deinem Geist. Gebrauche uns mit deiner Liebe. Oh, übernimm unsere Herzen in dieser entscheidenden Zeit. Übernimm unsere Herzen mit deinem Feuer. Übernimm unsere Herzen mit deiner Liebe. Übernimm unsere Herzen mit deiner Klarheit. Wir geben uns dir hin. Oh. Oh. Oh, komm noch mehr, Heiliger Geist. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Oh, komm noch mehr, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, du kommst durch hingegebene Gefäße, Herr. Du kommst durch ausgelieferte, liebende, Herr. Solche, die ihr Leben ausgeliefert haben, die ihr ausgeliefert haben, kommst durch ausgelieferte Liebende. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, übernimm uns. Halleluja. Oh, danke, Jesus, dass du heute Abend jeden von uns positionierst. Positionierst, auch jeden, der über Livestream zuschaut, Herr. Positionier uns heute Abend für dein Wirken in unserem Leben und durch unser Leben in dieser Zeit, Herr. Dass wir einen Unterschied machen, Herr. Dass wir nicht nur Erlöste sind, sondern dass wir solche sind, durch die die Erlösung in diese Welt kommen kann. Dass wir solche sind, durch die die Welt Erlösung erlebt und erfährt, Herr. Oh, wir geben uns dir hin als übernatürliche Weltveränderer für dein Wirken, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Weißt du, und Entscheidungen, die du triffst, auch gerade jetzt heute Abend, Entscheidungen, dich ihm hinzugeben, Entscheidungen, weißt du, nicht das Deine zu suchen, sondern wirklich ihn und sein Reich zu suchen. Diese Entscheidungen werden aufgenommen im Himmel und ich sehe, wie die Engel wirklich im Raum sind und wirklich aufmerksam lauschen und sie lauschen auf die Stimme deines Herzens. Sie lauschen auf den Klang deines Herzens. Sie wollen oder sie sehnen sich danach, wirklich diese Frequenz zu hören in deinem Herzen. Sie wollen wirken aufgrund dieser Frequenz deines Herzens, dieser Frequenz der Hingabe. Die Frequenz der Hingabe ist die Frequenz, auf der das Wirken der Engel freigesetzt wird. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für den Raum des Geistes. Wir danken dir, Herr, für den Raum der Herrlichkeit, Herr, in dem wir sind heute Abend, Herr. Wir danken dir, Herr, dass der Himmel offen ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns positionierst als einen übernatürlichen Weltveränderer, Herr. Als ein prophetisches Gefäß für diese Zeit, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Lieben dich, Herr. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Schau auf ihn, schau auf ihn. Er gießt Ströme lebendigen Wassers in dein Innerstes. Muss nur einfach niedrig kommen. Das Wasser fließt immer zum niedrigeren Punkt, nicht zum hohen Punkt. Der hohe Punkt ist ein Widerstand für den Fluss des Wassers. Der niedrige Punkt. Und es ist dieser Punkt der Hingabe, wo du dich auslieferst an ihn. Da kann das Wasser fließen. Halleluja. Lass es fließen, Heiliger Geist. Lass es fließen heute Abend hier, Herr. Lass es fließen, Herr. Ströme lebendigen Wassers, Herr. Halleluja. Preisen dich, Herr. Oh. Danke, Herr. Danke, dass du uns prophetische Wegweisung gibst heute Abend, Herr. Dass du sprichst durch deinen Geist, dass du sprichst durch dein Wort, Herr. Wir hören, Herr. Sag einfach mal, hier bin ich, Herr. Dein Kind hört. Ich höre, was du mir zu sagen hast. Amen. Amen. Und bevor du dich hinsetzt, sag noch zu jemandem in deiner Nähe, du hörst seine Stimme. Amen. Halleluja. Dann lasst uns die Plätze einnehmen und lasst uns, genau wie wir es gerade gebetet haben, unsere Ohren weit öffnen für das, was er uns heute Abend zu sagen hat. Durch ein wunderbares, herrliches Gefäß, das Gott gebraucht in dieser Zeit, in einer mächtigen Art und Weise. Ein guter Freund von uns, schon seit vielen Jahren, er kam schon zu uns in die Gemeinde, als wir noch gar nicht hier in diesem Zentrum waren. Und das ist einfach jedes Mal ein gewaltiger Segen, Tim Kasketten in unserer Mitte zu haben. Er wird wirklich von Gott gebraucht im Prophetischen mit einer starken Salbung. Er hat eine Gemeinde auch in Amerika, in Louisiana. Er ist also auch Pastor. Das heißt, er weiß auch um die pastoralen Herausforderungen des Prophetischen. Aber er dient eben auch weltweit stark im Prophetischen Dienst. Und jetzt ist er gerade in Europa. Und das ist unser Vorrecht. Er ist hier in Deutschland. Und wir begrüßen ihn ganz, ganz herzlich heute Abend hier in unserer Glory Life Schule, Tim Kasketten. Halleluja. Amen. Ihr könnt ihm anders noch willkommen heißen. Joshua, kommst du nach vorne auch zur Übersetzung? Nimmst du das Mikrofon? Tim, welcome. Halleluja. And we also welcome John, who is with Tim tonight. Halleluja. Er, John, muss man dazu sagen, er ist selber auch absolut prophetisch unterwegs. Er leitet den ganzen prophetischen Dienst in Tims Gemeinde. Also er ist auch im gleichen Fluss. Und er war auch schon mal hier bei uns, das ist schon ein paar Jahre her. Aber genau, wir freuen uns, dass er wieder hier ist heute Abend. So, Pastor Tim. Halleluja. Well, good evening. Guten Abend. Good to be in cold Germany. Es ist gut, hier im kalten Deutschland zu sein. Deutschland, yes. We've been in Schorndorf for a couple days. Wir waren jetzt ein paar Tage in Schorndorf. And we had some great meetings over there. Und da hatten wir auch großartige Zusammentreffen. And it's our joy that Pastor Carls, the Carls, we'll call them, invite us to be a part of this work here in Stuttgart. Und es ist auch eine Freude für uns, dass uns die Carls hier nach Stuttgart eingeladen haben. And we love this house. Und wir lieben dieses Haus. And I want to say this, what I saw during worship. Und ich möchte sagen, was ich im Lobpreis gesehen habe. First of all, we walk in, you're singing a song about fill us till we overflow. Also als wir reingelaufen sind, habt ihr gerade das Lied gesungen, füll uns auf, bis wir überfließen. So last week at our church in Louisiana, we opened a business, a coffee shop. Und in unserer Gemeinde in Louisiana haben wir letzte Woche einen Café eröffnet. And we named the coffee shop Overflow. Und wir haben das Café Überfluss genannt. And so I walk in here and you're singing about Overflow. Und dann komme ich hier rein und ihr singt über Überfluss. So I knew I'm at the right place. Also wusste ich bin am richtigen Ort. At the right time. Zur richtigen Zeit. See, that's how the prophetic works. So funktioniert das Prophetische. When you tune into the prophetic, he's always speaking. Wenn du ins Prophetische dich eintunst, dann spricht es immer. So I said, okay, God, that tells me a couple things. One, we named our coffee shop properly. Also dann habe ich gesagt, okay, Gott, das zeigt mir ein paar Sachen. Auf der einen Seite haben wir unser Café richtig benannt. But two, I'm here to bring part of the overflow that's here. Aber das Zweite ist auch, dass ich hier bin, um diesen Überfluss mitzubringen. And experience the overflow of what's happening at Glory Life. Und auch den Überfluss, der hier stattfindet, zu erleben. So I'm going to take some of the anointing from you and take it back to America. Also werde ich auch ein bisschen was von der Salbung von euch nehmen und mit nach Amerika nehmen. Are you willing to share it? Seid ihr bereit zu teilen? Don't be selfish. Seid nicht egoistisch. And so right at the last, when y'all were in the worship, I saw a string of angels along that where the lights are there. Und ich habe im Lobpreis habe ich so eine wie so einen Faden von Engel an diesem Geländer da oben gesehen. And they were small angels. Und das waren kleine Engel. And I asked the Lord, I said, what are the angels? What are those? Und dann habe ich den Herrn gefragt, was sind das für Engel? And the Lord said, they're healing angels. Und hat der Herr gesagt, das sind Heilungsengel. And they're assigned to this church. Und sie sind für diese zu dieser Gemeinde zugewiesen. And they're never gonna leave. Und sie werden nie weggehen. And I thought that was interesting because that means that this is their assigned place to be. Und ich fand es interessant, dass das hier ihr zugewiesener Ort ist. You see, angels need a home. Wisst ihr, Engel brauchen ein Zuhause. I had a prophet friend who told me a story of when he saw some angels in the spirit realm. Ich hatte einen Prophetenfreund und der hat mir mal erzählt, wie er ein paar Engel im Geistesraum gesehen hat. He saw all these angels just in the heavens and they weren't doing anything. They were just sitting there. Und er hat all diese Engel im Himmel gesehen und die haben nichts gemacht, die saßen einfach nur rum. And he asked him, he said, what are y'all doing? Why aren't y'all working? Und dann ist er zu ihnen gegangen und hat gesagt, was macht ihr? Warum arbeitet ihr nicht? And they said, well, we only move on the prayers of the saints. Und sie haben gesagt, ja, wir bewegen uns nur auf das Gebet der Heiligen hin. And the saints are not praying for us to move. Und die Heiligen beten nicht dafür, dass wir uns bewegen. And he said, well, I'll pray. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich werde beten. And see, I understand, there's unemployed angels in Germany. Also ihr müsst verstehen, da gibt es arbeitslose Engel in Deutschland. And as we pray, und wenn wir beten, let's employ them. Dann lass uns sie anstellen. Let's put them on the payroll at Glory Life. Lass sie uns anstellen, ja. Bei Glory Life anstellen. It's going to help your budget. Das wird auch für euer Budget gut because sein. They only work on prayer. Weil sie arbeiten nur auf Gebet hin. You don't have to pay them euro. Also musst du nicht mit Geld bezahlen. But I asked John, wonder why they're small. Aber ich habe mich so einfach gewundert, warum diese Engel so klein and he waren. Felt that's because they're for people. They're designed to people to be healed. Und dann habe ich bekommen, dass das einfach für Leute ist, für Leute, die geheilt werden sollen. And so what I love when angels come and help. Und was ich daran liebe, wenn Engel kommen und helfen. It tells me I'm in concert with heaven. Das zeigt mir, dass ich in Verbindung mit dem Himmel bin. And heaven and earth are in agreement. Und der Himmel und die Erde sind in Übereinstimmung. And this house is a house of healing. Und dieses Haus ist ein Haus der Heilung. And I'm not just talking about the physical miracles. Und ich rede hier nicht nur von physischen Wundern. People can come in here and have their hearts healed. Sondern auch, dass Leute hier kommen können und ihre Herzen geheilt. They can have their walk with God healed. Dass ihr Wandel mit Gott geheilt wird. And the traumas from the past can be removed. Und dass Traumata aus der Vergangenheit ausgelöscht werden. So they can walk in their prophetic destiny. Dass sie in ihre prophetische Bestimmung kommen. I think that's how God's going to put the prophetic and healing together. Und so wird Gott das prophetische und die Heilung zusammenführen. Because of the sickness of the heart and the sickness in their body, it's keeping them from their prophetic. Weil die Krankheit in deinem Herzen und die Krankheit in deinem Körper hält dir das prophetische auf. So you guys are going to heal that part and they're going to start walking in what God said about them. Also werdet ihr diesen Teil heilen und dann werdet ihr sagen, was Gott über sie gesagt hat. Amen. Amen. That's a good word. Das ist ein gutes Wort. If I was you, I'd go, amen, Pastor Tim. All right, that's what I would do. Wenn ich hier wäre, würde ich sagen, amen, Pastor Tim. All right, well, we're glad to be here. Also wir sind froh, dass wir hier sein können. And this is John West, and he works on my staff back in Louisiana. Und das ist John, er ist Teil meines Teams in Louisiana. And he leads our prophetic ministry. Und er leitet unseren prophetischen Dienst. I did it for many years and I said, bless you, brother, you can have it. Und ich habe das jahrelang gemacht und habe ich gesagt, ja, sei gesegnet, Bruder, jetzt kannst du das machen. And so we have a full-time school of ministry called Olive School of Ministry. Wir haben eine Vollzeitdienstschule, die heißt Olivenbaum. And we have full-time students. And then we have nights classes for like this for our people in our congregation. Und wir haben auch Abendschulen für unsere Leute in unserer Gemeinde. And we're equipping saints to do the work of the ministry. That's our goal. Wir wollen die Heiligen zurüsten, den Dienst zu verrichten. So John leads the prophetic and he teaches at our school. Und John leitet den prophetischen Dienst und er lehrt auch an unserer Schule. So we've been traveling together in Europe for 10-12 years, a long time. Yeah. Und wir sind schon 10-12 Jahre in Europa umhergereist. God uses a lot us in Eastern Germany. Eastern Europe. Gott hat uns auch viel in Osteuropa benutzt. And that's where we started. We started in Eastern Europe. Und da haben wir auch angefangen in Osteuropa. And you know, it's ministry in Eastern Europe is always difficult because the nations really struggle financially. Und in Osteuropa ist Dienst immer schwierig, weil die Nationen haben finanzielle Probleme. And so when you minister in Eastern Europe, you pay all your expenses and you come and you sow and then you leave offerings with the churches. Also wenn du da dienst, dann zahlst du all die Ausgaben selber und die Sammlung, die eingenommen wird, lässt du auch dann mit den Gemeinden. And so we're getting blessed because we're blessing Eastern Europe. Und so wurden wir gesegnet, dadurch, dass wir Osteuropa gesegnet haben. And so we were doing this for years. Und das haben wir jahrelang gemacht. And then I got invited to Germany. Und dann wurde ich eingeladen nach Deutschland. And offerings started coming from Germany. Und Spenden kamen aus Deutschland. And we do Eastern Europe and Germany at the same time. Und wir haben Osteuropa und Deutschland zur selben Zeit gemacht. And the offerings from Germany would pay for our ministry in Eastern Europe. Und die Spenden aus Deutschland haben dann die unsere Einsätze in Osteuropa finanziert. And I want you to understand this, because whether you know it, your dollars are touching the people for the kingdom in Eastern Europe. Und ich möchte, dass ihr das versteht, weil eure Euros, die ihr spendet, berühren die Menschen in Osteuropa. God has unique ways of paying for the kingdom. Weil Gott hat wirklich einzigartige Wege, das Königreich zu finanzieren. And we never do it for the money. Und wir machen es nie fürs Geld. I just loved what I do. Ich liebe einfach, was ich tue. And it's just fun that God pays us for it. Und es ist einfach toll, dass Gott dafür bezahlt. And so we're glad to be here. Also wir sind froh, hier zu sein. I have some friends with me that are here tonight. Und ich habe auch Freunde mit mir hier heute Abend. And this is Esther. She's an artist and she's from Ukraine. Das ist Esther. Sie ist eine Künstlerin. Sie ist aus der Ukraine. And I met her in one of those journeys in Eastern Ukraine. Und ich habe sie auf einer dieser Reisen in der Ostukraine getroffen. And she is filled with the Holy Spirit. Sie ist gefüllt mit dem Heiligen Geist. And has some of the most beautiful art you'll ever see. Und hat die schönste Kunst, die du sehen kannst. And she married a German. Und sie hat einen Deutschen geheiratet. And Paul, right? Is it Paul? Paul. Paul, and he's from Berlin. Er ist aus Berlin. And so today they took a train for 9 hours to be here. Also haben sie heute den Zug genommen, um 9 Stunden lang, um hier Thank zu sein. You. And they're newlyweds. Sie sind frisch verheiratet. And so they're just awesome. And yeah, if you get a chance wunderbar. To say hi to them. Also wenn ihr ihnen heute noch Hallo sagen könnt, dann sagt Hallo. And then buy all her art. Yeah. Und kauft all ihre Kunst. Yeah, it's beautiful. You can tell them where they can find it. Du kannst ihnen sagen, wo sie es finden. That's the heart. I love the nations because the Lord, that's his inheritance. Ich liebe einfach die Nation, weil das ist, ist unser Erbe. And so tonight we want to really activate the prophetic in you. Und heute Abend möchte ich das Prophetische in euch aktivieren. And we want to give you some tools on how to use what you're going through for the good, for the kingdom of God in your prophetic gifting. Und euch einfach Werkzeuge an die Hand geben, wie ihr das, was ihr habt, für das Königreich benutzen könnt. In 1 Corinthians 14:1. In 1. Korinther 14, Vers 1, it says to eagerly desire spiritual gifts, especially that you would prophesy. Da heißt es, dass wir die geistlichen Gaben anstreben sollen, insbesondere zu prophezeien. And in the Greek, that means to burn with zeal. Und im Griechischen bedeutet das Wort mit Eifer zu brennen. To boil over with envy. Mit Neid zu überkochen. It's the only thing that you're legally allowed to lust after. Es ist das Einzige, wonach du legal Lust haben darfst. So we're supposed to burn to hear the voice of God. Also wir sollen brennen, damit die Stimme Gottes zu hören. And see, when I was a young boy, I grew up in an evangelical church. Als ich ein Junge war, bin ich in einer evangelikalen Kirche aufgewachsen. They had a theology that God does not speak anymore. Und sie hatten diese Theologie, dass Gott nicht mehr spricht. That when he wrote the Bible, he stopped talking to man. Und als er die Bibel geschrieben hatte, hat er einfach aufgehört, zu Menschen zu reden. All my teachers were telling me that all the time. Also haben alle meine Lehrer mir das immer wieder gesagt. Every time in Sunday school. Jeden Tag in der Sonntagsschule. God doesn't move in miracles. Gott bewegt sich nicht in Wundern. He doesn't speak to man. Er spricht nicht zu Menschen. And I thought as a young man. Ich dachte als junger Mann. I said, this is pretty boring. Dachte ich, ja, das ist ja langweilig. I said, I serve a God that doesn't want to talk to me. Ich diene einem Gott, der nicht mit mir sprechen will. I serve a God that doesn't want me to feel him. Ich diene einem Gott, der nicht möchte, dass ich ihn spüren kann. And so even as a young boy, it started me on a journey to find this God. Und das hat mich auf eine Reise gesetzt, einfach diesen Gott zu finden. The God of the Bible. Den Gott der Bibel. And is he real or is he not real? Und ob er real ist oder ob er nicht real ist. And so as a young man I got caught up in 1 Corinthians 12. Und als junger Mann bin ich dann in 1. Korinther 12 gelandet. And it listed these gifts of the Spirit. Und da wurden die Gaben des Geistes aufgelistet. And I thought, well, if he's God and he wrote that, and what are we supposed to do with it? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn er Gott ist und er das so niedergeschrieben hat, was sollen wir dann damit machen? Warum hat Gott all diese Gaben da reingeschrieben und dann können wir sie nicht haben? You know, when you're a teenager, you do opposite of what everybody tells you to do. Und weißt du, wenn du ein Teenager bist, dann machst du immer das Gegenteil von dem, was alle dir sagen, dass du tun sollst. I started a journey. Also habe ich eine Reise begonnen. And I would take my Bible to my Sunday school teachers. Also und dann habe ich meine Bibel zu meinen Sonntagsschullehrern gebracht. I'd open to 1 Corinthians 12. Und ich habe 1. Korinther 12 aufgemacht. I said, what about this stuff? Und habe gefragt, ja, was ist damit? Why did he write this? Warum hat er das geschrieben? If we can't have it. Wenn wir es nicht haben können. And here's what they said to me. Und das haben sie zu mir gesagt. They said, you don't need to read that. Die haben gesagt, nee, das brauchst du nicht lesen. And that made me want to read it more. Und dann wollte ich es noch mehr lesen. And I just started going after it. Und dann bin ich einfach dem nachgegangen. Well, my mother went to a charismatic meeting. Und dann ist meine Mutter in ein charismatisches Treffen gegangen. And she got baptized in the Holy Spirit. Und sie wurde getauft im Heiligen Geist. Which is illegal. Was illegal ist. In the evangelical church. In einer evangelikalen Kirche. And so I started watching my mom have new joy on her life. Und dann habe ich gesehen, wie meine Mutter einfach neue Freude in ihrem Leben hat. She had had a very difficult life. Und sie hatte ein sehr schwieriges Leben. A lot of abuse, a lot of problems. Sehr viel Missbrauch, viele Probleme. And I saw joy come on her. Und ich sah einfach, wie Freude auf sie kam. She was laughing all the time. Sie hat die ganze Zeit gelacht. She was smiling all the time. Sie hat immer gelächelt. And I said, Mom, what happened to you? Und habe ich gefragt, Mama, was ist mit dir passiert? She said, I got the Holy Ghost. Und sie hat gesagt, ich habe den Heiligen Geist bekommen. And I said, we can't have that. Also ich habe gesagt, nee, wir können den nicht haben. We're not allowed to have that. Wir dürfen den nicht haben. And she says, well, I got it. Und sie hat gesagt, ja, aber ich habe ihn bekommen. You know, and I just would watch her every week. God was growing in her life. Und ich habe einfach jede Woche gesehen, wie Gott einfach in ihrem Leben gewachsen ist. But I was a good evangelical. Aber ich war ein guter Evangelikaler. And I thought, yeah, I don't know if this is right. Und ich habe mir gedacht, oh, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. So. Also. She did something illegal. Sie hat etwas Illegales gemacht. On Sunday night, evangelicals always have church on Sunday night. Also Evangelikaler haben immer sonntagabends Gottesdienst. She took me to a Pentecostal church. Und da hat sie mich zu einer Pfingstgemeinde mitgenommen. And if the pastor found out, we were going to be in trouble. Also wenn der Pastor das rausgefunden hätte, hätten wir richtig Probleme bekommen. But we went. Aber wir sind gegangen. And I'm telling you, it was wild. Und ich sag dir, das war verrückt. These were old time Pentecostals. Das waren so klassische Pfingstler. You know, the lady, their hair was, they were in bondage, you know, it was in buns up here, die, you die know. Hatten diese, die Damen hatten diese Dutz. And no makeup, you know, kein, all that. Kein Make-up, all das. And they would start worshiping. Und sie haben dann angefangen, Lobpreis zu machen. They knew the anointing came when the women's hair fell down. Und sie wussten, dass die Salbung kommt, wenn die Haare der Frauen runtergefallen sind. And so I thought, well, this is wild. Und dann dachte ich, ja, das ist ja wild. But I knew there was something to it. Aber ich wusste, da ist was dran. So there's something they have that I don't have. Das ist etwas, was die haben, was ich and nicht so habe. I started a journey. Also habe ich einfach eine Reise begonnen. And I wanted more of that. Ich wollte mehr davon. So then she took me to another meeting. Und dann hat sie mich in ein anderes Treffen mitgenommen. And a prophet. Und die hatten einen Propheten. That's really illegal. Das ist wirklich verboten. Because they told me there are no prophets. Weil die haben mir gesagt, da gibt's keine Propheten. And so it's packed. The room is packed. Und der Raum war voll. I'm about 13 years old. Ich war etwa 13 Jahre alt. And I'm listening to this message and he's preaching on the power of God. Und ich höre diese Botschaft und er spricht über die Kraft Gottes. And how God speaks to us. Und wie Gott zu uns spricht. And so at the end he does prophetic ministry. Und am Ende macht er prophetischen Dienst. And at that time I was 13, I was bound with a spirit of fear. Und da war ich 14 und ich war gebunden in einem Geist der Angst. I was terrified of the dark. Ich hatte Angst vorm Dunkeln. I hated when the sun would go down. I just thought, oh no, the terror of night was coming on. Ich hatte schon Angst, wenn die Sonne untergegangen ist. Dachte, jetzt kommt der Terror der Nacht. The first person he says, young man, points at me. He says, stand up. Und die erste Person ist ich und da sagt der junge Mann, steh auf. I stand up. Und ich stehe auf. I didn't know what was gonna happen. Ich wusste nicht, was passieren würde. Because I'd never been in a meeting like that. Weil ich war noch nie in so einem Treffen. He said, you're bound with fear. Und er hat gesagt, du bist gebunden in Angst. He said, you cannot stand the night hour. Du kannst die Nachtstunden nicht ertragen. And I was shocked. Und ich war schockiert. I said, I knew he didn't know me. Ich wusste, dass er mich nicht kannte. And he said, God is delivering you tonight, right now. Und er hat gesagt, Gott wird dich heute Abend freisetzen. And I felt the spirit of fear just come out of my body. Und ich habe einfach gespürt, wie der Geist der Angst aus meinem Körper rausgegangen ist. And then he said, you're going to be a pastor. Und dann hat er gesagt, du wirst ein Pastor sein. He said, you will pastor a church. Du wirst eine Gemeinde führen. You will travel to the nations. Du wirst in die Nation reisen. You will speak to large and small crowds. Und du wirst zu großen und kleinen Mengen predigen. And you will carry the message of the kingdom all around the world. Und du wirst die Botschaft des Reiches überall hinbringen. I was undone. Ich war a 13-year-old boy. And I was like, wow. Ich war einfach nur wow. I was more excited that the fear left though. Aber ich war mehr darüber begeistert, dass die Furcht mich verlassen hatte. Because that was tormenting. Weil das hat mich wirklich gequält. And I realized if I didn't get rid of the fear, I could never be in the ministry. Weil ich wusste, wenn ich nicht diese Angst los werde, dann kann ich nie im Dienst sein. You see how the prophetic can bring healing and get you into your call? Seht ihr, wie das prophetische Heilung bringen kann und dich in deine Berufung bringen? It can do that for you. Das kann sie machen. And so that was it. I'm going to be a preacher. Und so war das. Da wurde ich I'm dann zum Prediger. Pastor. Ich werde Pastor. I'm going to the nations. Ich gehe in die Nationen. And what he didn't know is I loved missionaries. Und was er nicht wusste, war, dass ich Missionare einfach geliebt habe. A lot of children, kids now, they get autographs of athletes, you know. Weil viele Kinder heute, die kriegen ja irgendwie Autogramme von Sportlern, Athleten, Fußballspielern, cricket players, you know. I had in my Bible I had autographs of missionaries. In meiner Bibel hatte ich Autogramme von Missionaren. Because I love the nations. Weil ich die Nationen liebe. My favorite meetings at my church was when the missionaries came. Meine Lieblingsversammlung in unserer Kirche war, wenn die Missionare kamen. They used to show pictures, you know. Und sie haben dann Bilder gezeigt. Of the work that they were doing. Von der Arbeit, die sie gemacht haben. I kept saying, one day I'm going to do that. Und dann habe ich gesagt, eines Tages werde ich das machen. And so I was, now I knew I was going to be a pastor. Und jetzt wusste ich, ich werde ein Pastor. Going to the nations. Ich werde in die Nationen so gehen. I went to my evangelical teachers. Also bin ich zu meinen evangelikalen Lehrern gegangen. I said, I'm going to be a pastor. Und dann habe ich gesagt, ich werde ein Pastor and sein. I'm going to travel to the nations. Und ich werde in die Nationen reisen. And they said, Timmy, how do you know that? Und sie haben gesagt, Timmy, wie weißt du das? I said, because a prophet told me I would be. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ein Prophet hat mir gesagt, dass das so sein wird. And they said, well, there are no prophets. Und dann haben sie gesagt, nee, aber da gibt's keine Propheten. I said, yes, there are. Und dann habe ich gesagt, doch, da gibt's. I said, I also got free of fear. Und ich bin auch frei von Furcht geworden, habe ich gesagt. And some of them knew I was bound with that. Und einige von ihnen wussten, dass ich darunter leide. And they saw that I got delivered. Und sie haben gesehen, dass ich freigesetzt See, worden God war. Was opening their hearts. Und so hat Gott auch ihre Herzen See, geöffnet. The prophetic can open up the, even the unbelievers. Und das Prophetische kann sogar die Ungläubigen öffnen. Who don't believe in that. Die an sowas nicht glauben. And so anyway, I then my mom took me back to that Pentecostal church. Und dann hat mich meine Mama wieder mit in diese Pfingstgemeinde genommen. And they taught on the baptism of the Holy Spirit. Und sie haben über die Taufe im Heiligen Geist gesprochen. So I went to the altar. Also bin ich zum Altar gekommen. It was wild. Das war wild. I mean, they had this loud music. Sie hatten diese laute Musik. And these Pentecostal ladies screaming at you. Und diese Pfingstdamen, die dich angeschrien haben. And they just and they're just yelling at me. And they go, "Let your tongue go." Und sie haben gesagt, lass deine Zunge los. You know, I didn't know what to do, you know. Ich wusste nicht, was ich tun soll. I was just trusting these ladies, you know. Ich habe einfach auf diese Damen vertraut. And they just don't speak in English. Ja, sprich I'm einfach like, kein Englisch. I didn't know what to do. Ich wusste nicht, was ich tun they, soll. So they started giving me words to say, you know. Und so haben sie mir Worte gegeben, die say, ich sagen kann. Say, fada, fada, fada, mada, mada, mada, mada. You know, they started. Sag, shabara, mada, mada. So I said, I tried it. Fada, mada, mada, mada, mada, mada. I was just trying this thing, you know. Also habe ich es versucht. Fada, mada. And after a while, und nach einer they Weile said, you got it. Haben sie gesagt, jetzt hast du es. I said, I got what? Was habe ich? They said, you got the Holy Ghost. Du hast den Heiligen Geist. I said, okay, I got the Holy Ghost. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe den Heiligen Geist. I didn't, but I felt like I did, you know. Habe ich nicht, aber es hat sich so angefühlt. And I really struggled because I wanted it. Und das war wirklich ein Kampf. Ich wollte es wirklich. I went home and tried to pray in tongues. Und ich bin nach Hause gegangen, ich habe versucht in Zungen zu beten und nichts ist passiert. And so several weeks went by and I was really discouraged. Und dann sind viele Wochen vergangen und ich war wirklich entmutigt. And I found a book by Corrie Ten Boom. Und dann habe ich ein Buch gefunden von Corrie Ten Boom. And she had a book on the baptism of the Holy Spirit. Und sie hatte ein Buch über die Taufe im Heiligen Geist. And so I started reading it. Und dann habe ich das gelesen. And it said in there, if you went to a Pentecostal church. Und dann steht da, wenn du in eine Pfingstgemeinde gegangen bist. And they yelled at you. Und sie haben dich angeschrien. And you tried to receive the baptism. Und du hast versucht, die Taufe zu empfangen. And it didn't work. Und es hat nicht funktioniert. He said, this book is for you. Dann ist das Buch für dich. And so she said, and she went on and about, just relax. Und sie hat dann einfach gesagt, ja, entspann dich einfach. And just let the Holy Spirit visit you. Und lass den Heiligen Geist dich and besuchen. And I sat in that little bunk bed, that little bed in my room. Und ich saß in diesem Bett in meinem Raum. A 13-year-old boy. 13 Jahre alter Junge. And I said, Lord, I want this. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte das. And the next thing you know, das nächste, was du weißt, war, wurde ich im Heiligen Geist getauft. And that was it. Und das war es. I've been running ever since. Ich bin seitdem immer nur am Rennen. I mean, God has been good. Und Gott war ist gut. So then, also, you know, I received what they call the right foot of fellowship. Und ich habe das empfangen, was sie den rechten Fuß der Nachfolge nennen. Den Rausschmiss. That means it's time for you to leave this church. Also das heißt, es ist Zeit, die Kirche, Gemeinde zu verlassen. Because me and my mom are causing problems. Weil meine Mama und ich, wir haben einfach Probleme verursacht. Our whole youth group got baptized in the Holy Spirit. Weil unsere ganze Jugendgruppe wurde im Heiligen Geist getauft. My mom would bring them to the house and we'd introduce the Holy Spirit to them. Meine Mama hätte sie alle mit zu uns nach Hause gebracht. And so we were asked to move on. Und so wurden wir gebeten, weiterzugehen. That's okay. Das ist okay. I learned the word of God there. Ich habe das Wort Gottes dort kennengelernt. I'm so thankful for my foundations. Und ich bin so dankbar für diese Grundlagen. But when you add the Holy Spirit, aber wenn du den Heiligen Geist damit hinzunimmst, it's good stuff. Das ist gutes Zeug. It's a lot of fun. Und das macht Spaß. You know, and you just have a blast walking in things of God. Du hast einfach eine wunderbare Zeit in den Dingen. So fast forward, I'm in my 20s now. Und jetzt gehen wir ein bisschen voran. Ich war jetzt in meinen 20ern. I'm married. Ich bin verheiratet. But now I want all 9 gifts. Aber jetzt will ich alle 9 Gaben. And I just couldn't function in them. Und ich konnte einfach nicht in ihnen wirken. I could speak in tongues. Ich konnte in Zungen reden. That's the only thing. Aber das ist das Einzige. And I was begging God for the gifts. Und ich habe Gott um die Gaben gebetet. And especially that I would prophesy. Insbesondere, dass ich prophezeien kann. And I just couldn't get it. Und ich konnte es einfach nicht empfangen. And so finally, I remember one night. Und dann habe ich mich Nacht habe ich mir erinnert und ich lag im Bett. And I said, Lord. Und ich habe gesagt, Herr. I love you. Ich liebe dich. I've asked for these gifts. Ich habe dich um diese Gaben gebeten. And for some reason you don't want me to have them. Und aus irgendeinem Grund möchtest du nicht, dass ich sie habe. And I said that's okay. Und habe ich gesagt, das ist okay. I'm gonna serve you all the days of my life. Ich werde dir alle Tage meines Lebens dienen. Whether I have them or not. Ob ich sie habe oder nicht. And I just that was it. I was finished. Und das war es. Ich war dann fertig. So the next night I go to a meeting. Und am nächsten Abend bin ich in ein Zusammentreffen and gegangen. And there's a prophetess there. Und da war eine Prophetin da. And so she's gonna pray for me. Und sie wollte für mich beten. She said, "You thought the gifts were not for you." Und sie sagt, du dachtest, die Gaben wären nicht für dich. She said, "Tonight you're getting them." Aber heute Abend wirst du sie empfangen. And she laid hands on me. Und sie hat mir die Hände aufgelegt. And that's the last thing I remember. Und danach weiß ich nichts mehr. I was everything blacked out. I was gone. Ich war alles ist dann schwarz. Ich war weg. Floor. Ich war auf dem Boden. And you know how they're supposed to catch you when you fall, right? Und du weißt, wie sie dich eigentlich auffangen sollen, wenn du fällst? Well, this guy didn't catch me. Der hat mich nicht aufgefangen. And afterwards he said, you didn't fall properly. Und danach hat er zu mir gesagt, ja, du bist ja nicht richtig gefallen. He says, you're supposed to fall slowly. Du sollst langsam fallen. And he said, you just collapsed. Du bist einfach zusammengebrochen. I said, well, I'm sorry. Und ich sag, ah, tut mir leid. I was busy getting the Holy Spirit. Ich war damit beschäftigt, den Heiligen Geist zu empfangen. And I woke up. Und ich bin aufgewacht. And I started prophesying. Und ich habe angefangen zu prophezeien. I could hear things. Ich kann Dinge hören. I'd hear things about you. Ich höre Dinge über dich. I'd look at this lady. Ich schaue auf diese Dame. I said, she's full of joy. Ich sehe, sie ist voller Freude. She's full of the fire of God. Sie ist voll mit dem and Feuer I would, Gottes. I would know these things. Ich würde die Dinge einfach and wissen. Like, how do I know that? Wie weiß ich das? And I had to start walking up to people and say, are you a prophetess? Und ich bin dann auf Leute zugegangen und habe gesagt, yeah, bist du Prophetin? Und er sagt, ja, ich bin Prophetin. How did I know that? I didn't even understand. I was hearing these words in my mind. Ich habe das nicht mal verstanden, wie ich das weiß, wie ich die Worte in meinem Kopf höre. I didn't know what a word of knowledge was. Ich wusste nicht, was ein Wort der Erkenntnis ist. Aber ich habe schon darin gewirkt. See, that's the beauty of God. Und das ist das Schöne an Gott. He's smarter than we are. Er ist schlauer, als wir es sind. And you don't have to know everything. Und du musst nicht alles wissen. To be used by the Spirit. Um vom Geist benutzt it zu just werden. Has to be hunger. Es muss einfach nur Hunger and sein. To have that passion. Und diese Leidenschaft. And this is in this house. Und das ist in diesem and Haus. You guys online that you're watching tonight. Und auch für euch, die ihr online zuschaut. God wants to meet your hunger. Gott möchte euren Hunger, eurem Hunger and begegnen. Your passion. Und eurer Leidenschaft. I believe the prophetic is going to go to the next level here. Weil ich glaube, das Prophetische wird hier aufs nächste Level gehen. He wants to take the healings to the next level. Weil er möchte die Heilung auf die neue Ebene nehmen. I feel like God's going to give you all precise prophetic words. Und ich spüre, dass er euch präzise prophetische Worte geben wird. That's going to target people. Die Leute treffen werden. And target the issues of their life. Und die Probleme in ihrem Leben treffen werden. And then you're going to see both emotional and physical healings at another level. Und ihr werdet emotionale und physische Heilungen auf einem ganz anderen Ebene sehen. You guys are already at a high level. Und ihr seid wirklich schon auf einer hohen Ebene. Next level. Aber es gibt noch eine There are never ending levels with the Lord. Da gibt's nie eine Ebene, die zu hoch ist bei mir. Never be satisfied where you are. Sei nie zufrieden mit dem, wo du jetzt bist. There's more. Da ist mehr. That, you know, when I went to the revival in Pensacola. Als ich zur Erweckung in Pensacola gegangen bin. In the late 90s. In den späten 90ern. They would only pray one word on you. Haben sie nur eine Sache über dich gebetet. They'd walk up to you and they'd go, more. Die sind einfach zu dir gegangen, haben dir die Hand gehalten und gesagt, mehr. And all of a sudden, fire would come on you. Und all das Feuer würde I said, look, I drove 8 hours. Ich bin jetzt 8 Stunden gefahren. I want more than a one word prayer. Ich möchte mehr als ein Einwortgebet. But I tell you what, I was getting more. Aber ich sagte dir, ich habe mehr bekommen. I was being turned on by God. Ich wurde von Gott angeschalten. And there was a powerful impartation with that prayer. Und da war eine kraftvolle Zuteilung in diesem And Gebet. So tonight I say to you, Und so sage ich heute Abend lift zu dir. Your hands right now. Hebt eure Hände jetzt. I say, Lord, ich sag, Herr, give them more. Gib ihnen mehr. More of your spirit. Mehr von deinem Geist. More of your fire. Mehr von deinem Feuer. More of the prophetic. Mehr von dem Prophetischen. Lord, I thank you. You're the God of more than enough. Herr, ich danke dir, dass du der Gott von mehr als genug bist. And you desire to activate the gifts within everybody here tonight. Und du möchtest die Gaben in jedem hier aktivieren heute Abend. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Okay, now, how many of you are what we call feelers? I don't know how you say that in German, but you feel the things of the Lord. Wie viele von euch sind wie Fühler? Also ihr fühlt die Dinge des Herrn. Okay, how many of you do feel the Lord? Wer fühlt den Herrn? Okay, that's almost everybody. Das ist fast jeder. And by the end of the night, we're going to pray that all of you can feel. Und am Ende des Abends werden wir beten, dass jeder von euch das fühlen kann. Hebräer 5, Vers 14 says, we train our senses to discern good and evil. Heißt es, wir trainieren unsere Sinne, gut und böse zu unterscheiden. So you see, God gave you 5 senses. Also Gott hat dir 5 Sinne gegeben. And they're supposed to be used for the things of God. Und sie sollen benutzt werden für die Dinge Gottes. We call that redeeming our senses. Das heißt, wir nennen das unsere Sinne erlösen oder befreien. And because people always say, don't trust your feelings. Weil Menschen sagen immer, vertrau nicht deinen Gefühlen. Because they'll mislead you. Weil sie können dich in die Irre leiten. What if they're redeemed? Aber wenn sie erlöst sind. What if you've trained them? Wenn du sie trainiert hast. What if you trained them to feel sickness in a room? Wenn du sie trainiert hast, dass sie Krankheit im Raum spüren. So now I can feel there's infirmity in the room. Now, jetzt kann ich diese Unvollständigkeit im Raum so spüren. So now I know that I know that's evil. Jetzt weiß ich, dass es böse. Because God doesn't want us to be sick. Weil Gott möchte nicht, dass wir krank sind. So now I'm activating my feeling to move in the gift of healing. Und jetzt aktiviere ich mein Gefühl, um in der Gabe der Heilung zu wirken. So this is one of the things I like when I walk in a room like this, I'm trying to feel what the Spirit is doing here. Wenn ich in so einen Raum wie diesen laufe, dann versuche ich zu fühlen, was der Geist hier tut. Because it helps me enter into what the Lord is doing. Weil es hilft mir, da einzutreten in das, was der Herr tut. But if I'm just like a rock, aber wenn ich einfach wie ein Stein bin, I'm going to have to just go by faith. Dann muss ich im Glauben gehen. What you can do. Was du tun kannst. But it's wonderful when you can feel the Lord. Aber es ist wunderbar, wenn du den Herrn fühlen kannst. How many of you would like to be in a marriage where you never feel love? Wer von euch möchte in einer Ehe sein, wo du nie Liebe spürst? What kind of relationship is that? Was für eine Beziehung ist denn das? So some of you here tonight that you don't feel the Lord. Also einige von euch, wo ihr den Herrn nicht fühlt. Your lover, the Lord, wants you to feel him. Ihr liebt den Herrn mehr, als ihr das Gefühl wollt. And I believe before we leave here tonight, you're going to feel the Lord. Aber bevor ihr geht, glaube ich, dass ihr den Herrn spüren werdet. If it's just a little bit, und wenn es auch nur ein bisschen ist, it's better than nothing. Dann ist es besser als nichts. And just begin to experience God. Und fang einfach an, Gott zu erleben. Now I'm going to ask John to speak a little bit about what you do with what you feel. Und jetzt werde ich John bitten, dass er ein bisschen darüber spricht, mit was du tust, mit dem, was du fühlst. It's one thing to feel the Lord. Weil es ist eine Sache, den Herrn zu fühlen. Aber was mache ich denn damit? What if I feel fire? Was ist, wenn ich Feuer spüre? Well, I feel fire. Ich fühle Feuer. What do I do with that? Was mache ich jetzt damit? I tell, hey, I felt fire tonight. Ich habe Feuer heute Abend gespürt. God doesn't want you to feel fire unless there's a purpose. Gott möchte nicht, dass du Feuer spürst, es sei denn, da ist ein Zweck dahinter. Because that prophetic fire that's coming in you has, it wants to be active in that place. Weil das prophetische Feuer, das möchte dann aktiv sein in diesem Ort. So look around. Who needs fire? Und so dann schaust du rum und sagst, wer braucht Feuer? Yeah, what victim, you know? wer ist dein Opfer? And so come on, John. And we train people to train their senses, and so he is a real gift to teach this. Wir trainieren die Leute, dass sie ihre Sinne trainieren und so just prepare your heart so that you can receive this, okay? Also bereitet eure Herzen für, dass ihr das empfangen könnt. All right, well, it's good to be here with you. Es ist gut, mit euch hier zu sein. I firmly believe what it says in 1 John 3. Ich glaube fest an das, was es in 1. Johannes 3 heißt. That it says that Jesus Christ came into the world to destroy the works of the devil. Wo es heißt, dass Jesus Christus in die Welt kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. And I believe that when we talk about these five senses, they equip you to destroy darkness. Und ich glaube, wenn wir über diese fünf Sinne sprechen, dann rüstet das dich aus, um den Feind zu zerstören. And you need to look at yourself as not just a discerner of darkness, but a destroyer of darkness. Und du musst auf dich schauen, nicht nur als jemand, der Dunkelheit unterscheiden kann, sondern als einer, der sie zerstören kann. It's not that hard to discern darkness. Es ist nicht so schwer, Dunkelheit zu erkennen. But engaging in the destruction of darkness is a whole nother thing. Aber sich mit der Zerstörung von Dunkelheit auseinanderzusetzen, ist was ganz anderes. And I believe that when we engage in these five senses, the Lord does two different things. Und ich glaube, wenn wir in diese fünf Sinne uns damit beschäftigen, dann tut der Herr zwei unterschiedliche Dinge. He's destroying the darkness in us, so we can destroy the darkness in others. Er zerstört die Dunkelheit in uns, dass wir die Dunkelheit in anderen zerstören können. And so when we talk about feeling, it is your primary way of discernment. Und wenn wir über Fühlen sprechen, dann ist das dein primärer Weg zu unterscheiden. Whether it's good or bad, it usually starts with a feeling. Ob es gut ist oder schlecht, es fängt normalerweise mit einem Gefühl an. And one of the things that I love about when we walked in tonight, I told Pastor Tim this, I said, there's a spirit of revelation in this building. Und eine Sache, die ich über das, was wir heute Abend gelernt haben, liebe, ist, ich habe es auch Pastor Tim gesagt, das ist ein Geist der Offenbarung hier. I know that because I've felt it enough to know what it is. Ich weiß das, weil ich habe es genug gefühlt, um zu wissen, was es ist. And so when that spirit is in a room, it tells me that I could literally talk about anything and it's going to expand. Und wenn das da ist, dann weiß ich kann buchstäblich über alles reden und es wird sich erweitern. I could open my Bible to any passage and read three words and more would come. Ich könnte meine Bibel irgendwo aufschlagen und einfach drei Worte lesen und es würde immer mehr nachkommen. And that's one of the reasons when we talk about feeling, worship is so important. Und das ist auch der Grund, warum, wenn wir über Fühlen reden, warum Lobpreis so wichtig ist. Because when we're worshiping the Holy One of Israel, weil wir den Heiligen, wenn wir den Heiligen von Israel anbeten, when our eyes are fully focused on Jesus, wenn unsere Augen voll auf Jesus ausgerichtet sind, and there's that sense of the presence of God, und dass dieser Sinn für die Gegenwart Gottes, when that's filling us up, it becomes a discerner for the atmosphere around us. Wenn das uns füllt, dann wird das zu einem Unterscheider für die Atmosphäre um uns herum. And so worship has a lot of different expressions. Und Lobpreis hat viele unterschiedliche Ausdrücke. You know, it can be praise. Es kann Preis sein. That's one feeling. It can be just the feeling of joy. Es kann das Gefühl der Freude sein. It can be intimacy. Es kann Intimität sein. And all those things, when you get that locked into your spirit, it becomes a guide for what the Lord wants to do. Und all das, wenn du das in deinem Geist bekommst, dann wird es wie eine Führung, was der Herr tun will. One of the stories about Jesus, if you remember, he had a large crowd around him and the woman touched him. Eine Geschichte von Jesus ist, wo er eine große Menge um sich herum hatte und die Frau ihn berührt hat. And it said he felt something leave him. Und dann heißt es, er hat gespürt, wie ihn etwas verlassen hat. And he said, who touched me? Dann hat er gesagt, wer hat mich angetastet? See, he saw what the Father was doing so much, his senses said, something just left me. It's not just somebody touching me in the natural, somebody touched me. Und ja, einfach seine Sinne waren so geübt, dass er gemerkt hat, es war jetzt nicht nur jemand, der mich berührt hat, sondern dass da etwas ausgegangen ist. And you know, that's the thing. The scripture also says that we're to know one another by the Spirit. Die Schrift sagt auch, dass wir einander beim durch den Geist erkennen sollen. That is a feeling. Das ist ein Gefühl. You know, we say this, we joke about this all the time. When you come to church and somebody says, "How are you doing?" Everybody goes, "I'm fine." Wir machen darüber auch immer Witze, wenn du in die Kirche gehst und sagst, ja, wie geht's euch? Und alle sagen, ja, mir geht's gut. And your feeler goes, "No, they're not good." Und du spürst schon so, nee, stimmt, denen geht's nicht so gut. They're looking down at the ground while they're saying, "I feel good." Die schauen auf den Boden, während sie sagen, mir geht's gut. And so the more that we explore our intimacy with Jesus, the more our feeler goes up. Also umso mehr wir die Intimität mit Jesus erkunden, umso mehr können wir die Dinge spüren. And then it begins to expand in ways that we cannot possibly imagine. Und dann expandiert es in Weisen, die wir uns gar nicht vorstellen können. I believe that every meeting that we have, when we come together, there's an expression of Jesus that wants to be released in that room. Ich glaube, dass jedes Zusammentreffen, das wir haben, in jeder gibt es einen Ausdruck von Jesus, der sich in diesem Raum freisetzen will. And part of being prophetic is expressing all of the emotions of God. Und Teil davon, prophetisch zu sein, ist es, all diese Emotionen von Gott ausdrücken zu können. So when we come into this meeting, I go, "Lord, what are you wanting to do tonight?" Also wenn wir in so ein Treffen kommen, dann fragen wir, Herr, was willst du heute Abend tun? What's the emotion that you want to have? Was ist die Emotion, die du haben möchtest? And realize this, you know, there's a lot of people that never grow in the Spirit because they just get focused on one emotion. Und du musst realisieren, es gibt viele Leute, die das gar nicht erfahren, weil sie sich auf eine Emotion nur konzentrieren. When just like if you know somebody really well, you see a wide range of emotions. Wenn du jemanden richtig gut kennst, dann kennst du eine weite Spanne von Emotionen. And your feeler helps you with that. Und dein Gefühl hilft dir damit. You know, I remember when he was talking about the greater miracles. Ich erinnere mich, als er über die größeren Wunder geredet hat. I remember when I used to be youth pastor at the church. Da habe ich mich dran erinnert. Ich war mal Jugendpastor in der Gemeinde. I had a young man that I took to a conference in Atlanta who'd been saved for one day. Und da hatte ich einen jungen Mann mit in der Gemeinde in Atlanta und der war erst einen Tag errettet. And he saw a guy at a conference with a prosthetic leg. Und er hat jemanden an der Konferenz gesehen, der ein künstliches Bein hatte. And he walked up to that guy and he said, "Take off your prosthetic leg. God wants to heal you." Und er ist zu diesem Mann gelaufen und hat gesagt, ja, nimm deine Beinprothese ab, Gott möchte dich heilen. You talk about boldness. Red mal über Mut. Now this guy took off his prosthetic leg. Und der Mann hat seine Beinprothese abgenommen. He had about an inch just below his knee. Und er hatte nur etwa 2 Zentimeter unter seinem Knie noch. And he started to pray for him. Und er hat angefangen für ihn zu beten. And I'm watching this from a distance. Und ich habe das aus der Entfernung so mir angeschaut. And all of a sudden, a crowd of people start gathering around this person, and they start to pray. Und auf einmal ist eine ganze Menge von Leuten um ihn herumgekommen und hat angefangen zu beten. They're praying. Und sie haben gebetet. And it goes on for 10 minutes. Und es geht dann 10 Minuten. 15 minutes. 15 Minuten. 20 minutes. 20 Minuten. Now I'm thinking, okay. Und ich denke mir, it's time to go. Es ist Zeit weiterzugehen. Right? The meeting's over at this point. Die Veranstaltung war auch schon vorbei zu dem Zeitpunkt. And so I walk toward him and I get about 10 or 15 feet from this crowd. Und dann bin ich zu ihm gelaufen und ich war so etwa 5 Meter von ihm entfernt. And all of a sudden on my hand I start to feel the fire of God. Und plötzlich habe ich in meinen Händen das Feuer Gottes gespürt. And that's just one of the ways the Lord speaks to me is I feel a lot of things on my hand. Und so spricht der Herr zu mir, ich fühle viele Dinge in meiner Hand. So when I feel that heat on my hand, it lets me know there's a healing spirit that's in the room. Und wenn ich diese Hitze in meiner Hand fühle, dann weiß ich, da ist ein Heilungsgeist in dem Raum. And so what it did was it made me change course, because I said, "The Lord's not done here, he's still here, I'm not going to go." Und das hat mir dann gezeigt, ja, dass ich wieder umkehren muss, weil der Herr ist dann noch nicht fertig. Another 10 minutes go by. Weitere 10 Minuten sind vergangen. The people that are cleaning the arena have now asked them to move into the hall. Also das Putzteam hat schon gefragt, ob sie jetzt dann raus in die Vorhalle können. And the meeting is really over now. Also die Veranstaltung ist jetzt wirklich vorbei. Okay. there's not very many people there. Da sind nicht mehr wirklich viele Leute da. And there's still a group of about 30 or 40 people praying for this guy. Da sind immer noch so um die 30 Leute, die für diesen Mann beten. So again, my carnality, I say, it's time to go. Und wieder in meiner Fleischlichkeit habe ich gesagt, okay, jetzt ist aber Zeit zu gehen. I've got the rest of the youth group is waiting around for this one guy. Der Rest der Jugendgruppe wartet jetzt nur auf diesen einen Typen noch. So I go to walk back over to this pile of people. Und dann gehe ich wieder zu der Menge an Leuten hin. I still feel the healing spirit. Und ich spüre immer noch diesen Heilungsgeist. And so I was like, I'm not going to touch this. Und dann sage ich mir, nee, da werde ich jetzt nicht reingehen. So I tell all the kids, I said, they're like, what are we going to do? And I said, I'm going to leave him. I'm going to take you out of the hotel. Und dann haben sie gesagt, die anderen von der Jugendgruppe gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und er hat gesagt, ich werde ihn mal hier lassen, ich bringe euch ins Hotel. And I'll come back for him. Und dann komme ich nochmal zurück zu ihm. So that's what I did. Das habe ich gemacht. I had one girl with me that said, I want to come back and see what happened. Und dann war ein Mädchen, das hat mir dann gesagt, ich möchte mit dir zurückkommen und sehen, was passiert ist. I love that because there was something in her spirit that said, I want to see what God does. Und ich habe das geliebt, weil das war einfach etwas in ihrem Geist, das gesagt hat, ich möchte sehen, feeling, was Gott tut. She had that feeling in her heart that just going back to the hotel wasn't satisfying enough. She said, I want to see what the presence of God is doing. Für sie war es einfach nicht zufriedenstellend, zurück ins Hotel zu gehen. Sie wollte sehen, was Gott tut. And I believe God honors holy curiosity. Und ich glaube, Gott segnet heilige Neugier. And if you want to grow in the spirit and the prophetic, you have to be let a spirit of curiosity get in you. Und wenn du im Geist des prophetischen wachsen willst, dann musst du diesen Geist der Neugier in dir haben. You know, anyway, so we go back. These people are in the parking lot now. Und wir sind dann zurückgegangen und die waren jetzt inzwischen auf dem Parkplatz. And when I pull up, I get out of the car. Und dann bin ich dahin und bin aus dem Auto ausgestiegen. I start walking toward him like I have been, and I don't feel that spirit on my hand anymore. Und dann bin ich zu ihnen gelaufen und ich habe diesen Geist in meiner Hand nicht mehr gespürt. And so I'm like, okay, now it's time. And when I came, the crowd started to disperse. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Zeit. Und dann hat die Menge sich auch nach und nach aufgelöst. Und ich wusste nicht, was passiert war. Ich wusste nur, dass sie für ihn gebetet hatten. Und dann bin ich zu dem Jungen gegangen, der in meiner Jugendgruppe war. He was apologizing to the guy because he didn't get fully healed. Und er hat sich dem Mann entschuldigt, weil er nicht komplett geheilt wurde. On his prosthetic leg, his leg grew out that much and started to form a heel. Und sein Bein ist etwa so weit rausgewachsen und es hat sich schon eine Ferse gebildet. I talked to him later. He said it was like we have a thing in America like silly putty. He said it was like Play-Doh. He just pulled it. It was like Klebmasse, die er da rausgezogen hat. It was like a piece of clay. He just massaged it. He was massaging it out, and it started to grow. Wie so Lehm, den er da so rausmassiert hat oder Ton, und es hat einfach angefangen zu wachsen. And so God was doing a creative miracle, right? This person been saved for one day. Und Gott hat da ein kreatives Wunder getan, und der war wirklich erst einen Tag errettet. One day. Ein Tag. He had drugs in his bag. Er hatte noch Drogen in seiner Tasche. In fact. Before we went on the trip, the Lord actually said he's got drugs in his bag. Und bevor wir auf uns losgefahren sind, hat der Herr mir sogar gesagt, er hat noch Drogen in seiner Tasche. And I said, Lord, I said, what do you want me to do about it? He said, he's going to get rid of it. Und dann habe ich gefragt, hey, was willst du, dass ich damit mache? Oder er hat gesagt, ja, wird's schon loswerden. So, it's a complete side note. He came to me later. He goes, dude, I had drugs in my bag. I said, I know. He goes, you did? I said, and you flushed them, right? He said, yeah. I was like, we're good. Er ist dann später zu mir gekommen und hat dann gesagt, ja, ich hatte Drogen in meiner Tasche. Ich so, ja, ich weiß. Hey, du weißt das? Ja, du hast es doch runtergespült, oder? Ja, ja. And so he's apologizing to this guy, right? Also hat er sich bei ihm entschuldigt. Because he's like, man, this is what the guy said, the man with the prosthetic leg. Und das hat der mit der Beinprothese gesagt, der Mann. He said this. He said, hey, man. He goes, don't worry about that. Und hat gesagt, hey, Mann, mach dir darüber keine Gedanken. He said, last year, somebody had a word of knowledge at this same conference. Letztes Jahr auf derselben Konferenz hatte jemand ein Wort der Erkenntnis. And he said, they prayed for my leg, and he said it grew out an inch. Und da haben sie für mein Bein gebetet und es ist etwa 2-3 Zentimeter rausgewachsen. And he said, because it grew out an inch, he said, I had to go back to my doctor to get fitted for a new prosthetic. Und weil es einfach so ein Stück rausgewachsen war, musste ich zu meinem Doktor gehen, um neue Beinprothese zu bekommen. And he said, my doctor told me, I told him, I said, God did this. Und ich habe meinem Doktor gesagt, ja, Gott hat das gemacht. And he said, my doctor laughed at me and he said, no, they just mismeasured your. Und mein Arzt hat einfach nur gelacht und hat gesagt, ah, nee, die haben dich einfach falsch vermessen. And he said, I'm fully confident I'm going to be totally healed. Und er hat dann ihm gesagt, ich bin komplett sicher, dass ich komplett geheilt werden werde. And he said this thing, I mean, this is powerful and it's something that I really believe if you want to move in the supernatural. Und er hat das gesagt und es ist wirklich kraftvoll, es ist auch wirklich wichtig, wenn du im Übernatürlichen dich bewegen willst. You know, Pastor was talking earlier about how you guys are praying for revival. Der Pastor hat vorher davon gesprochen, wie ihr für Erweckung betet. This guy who was, you know, in this wounded condition, he said this. God cares more about the soul of my doctor than me being totally healed all at one time. Er hat dann das gesagt, Gott ist die Seele von meinem Arzt wichtiger, als mich auf einen Schlag zu heilen. And he said, because I have to go back to him and say, look what God did now. You can't mock and deny that. Weil wenn ich jetzt zu meinem Arzt zurückgehe und sage, schau, was Gott jetzt gemacht hat, dann kann er das nicht mehr verleugnen. All of that. And so here's the thing. He just had this feeling, I'm supposed to go pray for this person, right? Und er hatte einfach dieses Gefühl, er soll jetzt für diesen Mann beten. And there's so many times we have let fear and doubt, what if it doesn't happen? Und so oft haben wir diese Furcht und diesen Zweifel, wo wir sagen, was, wenn es nicht passiert? Ja, aber was, wenn? We, you know, there's an old saying from John Wimber that faith is spelled R-I-S-K, risk. Es gibt ein Sprichwort von jemandem, der John Wimber, der hat gesagt, Glaube wird R-I-S-I-K-O buchstabiert, Risiko. And some people hear that word and they get scared. They go, risk, it's going to cost me something. Und manche hören das Wort und kriegen Angst, denken, oh, Risiko, ah, das kostet mich etwas. So why don't you change your language a little bit and say, I'm going to go on an adventure with God? Warum änderst du deine Sprache nicht einfach ein bisschen und sagst, ich gehe auf ein Abenteuer mit Gott? You know, Jesus said, unless you're like a child, you won't see the kingdom of God. Wisst ihr, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Königreich Gottes nicht sehen? Children are always up for an adventure. Kinder sind immer bereit für ein Abenteuer. Let's go exploring with that. Lass uns das erkunden. And so, one of the ways too that when you're, and that's just something when you're on the street. Und das ist einfach nur etwas, wenn du auf der Straße unterwegs bist. I firmly believe that as believers we're supposed to walk in like a bubble of God's peace. Ich glaube wirklich, dass wir als Gläubige in einer Blase von Gottes Frieden wandeln sollten. And then if I bump up against anything dark, I go, is this something that you want me to fight? Und dann, wenn ich gegen etwas Dunkles stoße, dass wir dann fragen, ja, ist das etwas, was du willst, dass ich bekämpfe? Don't a lot of people want to have like what's the darkness so I can bring peace to it, but they don't have peace on the inside. Viele Leute sind so, dass sie sagen, ja, wo ist die Dunkelheit, dass ich Frieden hinbringen kann, aber sie haben den Frieden nicht in sich drin. We sometimes get it backwards. Wir machen es manchmal falsch rum. We don't realize it says that the God of peace will crush Satan underneath your feet. Wir verstehen nicht, dass es der Gott des Friedens ist, der Satan unter unseren Füßen zerschlagen wird. Right. So in a meeting. Also in dem Treffen, like we had tonight, wie wir heute eins haben. It says in 1 Corinthians 14, and it's referring to tongues first. Heißt es in 1. Korinther 14, und da bezieht sich in erster Linie auf die Zungensprache. But it also applies to prophecy. Aber das lässt sich auch auf Prophetie übertragen. It says, let two or three prophets speak, and the rest judge. Da heißt es, lass zwei oder drei Propheten sprechen und der Rest soll es beurteilen. And because he says this, if there's an indistinct sound, how will the people know to get ready for battle? Weil es heißt, wenn es ein ununterscheidbarer Klang ist, wie können Leute sich bereit machen für den Krieg? And so when I say this because when there's a spirit of revelation in the room like there is tonight. Weil ich sage das, wenn ein Geist der Offenbarung im Raum ist, wie heute Abend. Every single person in this room can get a personal download from God about something. Dann kann jede Person einen persönlichen Download von Gott über irgendetwas bekommen. He can speak to you about, you know, whether you're supposed to own a pet, or he can talk to you about the angel Gabriel. Er kann mit dir darüber sprechen, ob du ein Haustier anschaffen sollst oder über den Engel Gabriel. It can be all in the room at one time. Es kann alles zur gleichen Zeit im Raum sein. But there is a thread and there is a thing that God wants magnified in every meeting. Aber da ist so ein Faden, der sich durchzieht. Und eine Sache, die Gott möchte, dass sie in jedem Treffen groß gemacht wird. And that's what we're looking for. Und danach halten wir Ausschau. So in our church, also in unserer Gemeinde, you know, we when we have people go through the classes. Sorry. Dann haben wir Leute, die in unsere Schule gehen. We say, hey, if you're getting anything during the meeting that you feel like is from the Lord, come and tell us. Und dann sagen wir, wenn du spürst, dass du etwas empfangen hast, was vom Herrn ist, dann komm und sag's uns. And so we listen and we see what is the Lord doing. Und dann hören wir zu und dann sehen wir, was macht der Herr. Okay, and because, so for instance, there was one time in a meeting, Pastor Tim comes to me, he goes, hey, what are you getting from the Lord right now? Zum Beispiel war es einmal in einem Treffen so, dass Pastor Tim ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, was empfängst du vom Herrn zurzeit? And I said, because I feel fire on my hand, I said, my hand, I said, I feel like there's healing in the room tonight. Und weil ich einfach wieder dieses Feuer in meiner Hand gespürt habe, habe ich gesagt, ja, ich spüre einfach, dass Heilung im Raum ist heute Abend. And he goes, oh, that's really good. Und dann sagt er, ja, das ist wirklich he gut. He said, I just had somebody else come and tell me that there's an angel right over there and it's here for healing. Und weil ich hatte gerade jemanden, der mir gesagt hat, da ist ein Engel da drüben und das ist der für Heilung. Now, that's wonderful revelation, right? Das ist wunderbare Offenbarung, richtig? And we've got the interpretation. Und wir haben auch schon die Interpretation. But how do we apply that to where Jesus is going to get more glory? Aber wie wenden wir das an, sodass Jesus mehr Herrlichkeit bekommt? So Pastor Tim says this, let's start asking for words of knowledge for what God wants to heal right now. Also hat Pastor Tim gesagt, lasst uns nach Worten der Erkenntnis fragen, was Gott jetzt heilen möchte. So we move it out of just heaven into earth. Und so ziehen wir es aus dem Himmel auf die Erde. That's what part of the prophetic is. It's receiving instruction and administrating it into the earth. Das ist Teil des prophetischen Dienstes, dass man einfach Instruktionen vom Himmel empfängt und sie in die Erde bringt. And so we let the worship team keep going and we start calling out words of knowledge. Also wir haben das Lobpreisteam einfach weitermachen lassen und haben Worte der Erkenntnis ausgesprochen. We start praying for people. Wir haben für Menschen gebetet. You can feel the anointing is going up in the room. Du konntest spüren, wie die Salbung im Raum aufgestiegen ist. So I have a person come up to me. Also ist jemand auf mich zugekommen. And they say, I'm having this vision where I'm at the throne room and I'm seeing the seven spirits of God. Und er hat gesagt, ich habe diese Vision, wo ich im Thronsaal bin und ich sehe die sieben Geister Gottes. And I feel like we need to talk about something about the seven spirits of God. Und er hat gesagt, ich habe das Gefühl, wir sollten über etwas sprechen mit den sieben Geistern Gottes. Now my feeler tells me that this is not where the Lord is right now. Und mein Gefühl hat mir gesagt, dass das nicht das ist, wo der Herr gerade ist. It's not that I'm not going to judge whether that person was there or not. Ich werde jetzt nicht beurteilen, ob die Person da war oder nicht. I'm just judging of what is that the action that the Lord wants us to do in this meeting where he's going to get the most glory. Ich beurteile nur, ob das die Aktion ist, die Gott jetzt hier in diesem Treffen haben will für uns zusammen, wo er die meiste Herrlichkeit bekommt. So I say, and my feeler tells me that there's no anointing when there's talking. Und mein Gefühl hat mir in dem Moment gesagt, dass da keine Salbung ist, wenn da nur gesprochen wird. Might be something the Lord's just doing for them personally. It's not a corporate thing. Es kann etwas sein, was Gott für die Person individuell tut, aber nichts für die ganze Gemeinde. And that's always a good question to ask for in a meeting. You say, is this for me or is this for the body? Und das ist auch eine gute Frage, die du dir immer dann stellen kannst. Ist das nur für mich oder ist das für den ganzen Leib? And you should always take it for yourself first before you apply it to somebody else. Und du solltest es auch immer zuerst für dich nehmen, bevor du es an andere weitergibst. And so I have another person come up to me. Und dann hatte ich eine andere Person, die auf mich zugekommen ist. And they say, I just feel like I'm supposed to share my testimony right now. Und dann hat sie gesagt, ja, ich spüre einfach, ich sollte jetzt mein Zeugnis weitergeben. Now, when she says this, I feel the presence of God all over it. Und als sie das gesagt hat, habe ich die Gegenwart Gottes überall gespürt. Even though my natural mind's going, what? Auch wenn mein natürlicher Verstand gesagt hat, was? You understand, some of these things are not clear cut. We're swimming in a pool and we're swimming in a direction. Manche, ihr seht, diese Dinge sind nicht immer ganz klar. Wir schwimmen in einem Schwimmbecken einfach. And so I tell her, I said, I don't know how this fits in the meeting. I said, but just watch me. I said, we might have you come up. Ich weiß nicht genau, wo es reinpasst, aber halte einfach Ausschau auf mich, habe ich zu ihr gesagt. Und genau. Now, I knew this person's testimony. Ich kannte ihr Zeugnis. And part of their recent testimony is that they had been totally set free from pornography. Und Teil dieses Zeugnisses war es, dass die Person komplett von Pornografie freigesetzt wurde. And so we're still praying for the sick for another 20 minutes probably. Und wir haben dann noch weitere 20 Minuten etwa für die Kranken gebetet. And worship hits that part where we're just kind of coming down, right? Und der Lobpreis kommt an den Punkt, wo wir einfach so ja, runterkommen. And Pastor Tim says, I feel like there's one other thing we need to do, but I don't know what it is. Und dann sagt Pastor Tim, ich spüre das einfach noch ein Ding, das wir tun sollten, aber ich weiß nicht, was es ist. And I said, I know. Und ich habe dann gesagt, ich weiß es. And I turned and just do that to the person. Und dann habe ich der Person das Zeichen gegeben. That's one of the beautiful things about Revelation and the prophetic. Das ist das Wunderbare an Offenbarung und dem Prophetischen. It empowers you to make a quicker decision when the moment comes. Es gibt dir die Kraft, eine schnelle Entscheidung zu treffen, wenn der Moment gekommen ist. We don't have to have this long conversation of like, well, what is this? Wir müssen nicht diese lange Unterhaltung haben. Oh, we know. Was ist das? Wir wissen. Our feeler has already testified that this is part of the puzzle tonight, if you want to call it that. Unser Gefühl hat uns einfach schon Zeugnis gegeben, dass das heute reinpasst. So we give her the mic, she shares her testimony about how she was delivered from pornography. Und wir haben ihr das Mikrofon gegeben und sie hat einfach ihr Zeugnis geteilt, wie sie von Pornografie befreit wurde. And the crowd there explodes in praise. Und die Menge ist einfach explodiert in Preis. The anointing level goes up even higher. Und die Salbung ist noch mal höher gegangen. She starts to pray and declare that people are going to get free of this. Und sie betet und erklärt, dass Leute frei davon werden. People's faith level in the goodness of Jesus is already high because they're seeing the physical healings. Und das Glaubenslevel war sowieso schon hoch, weil sie einfach diese physischen Heilungen gesehen haben. And so another level of his glory comes in because now he's doing internal healing. Und dann kam noch einmal eine höhere Ebene Herrlichkeit, weil jetzt macht er noch innere Heilung. And so when people left that meeting, there was a clear sound of God's healing power to both emotional and physical needs was manifested. Und als sie das Treffen verlassen war, haben wir einfach eine klare oder war einfach physische und innere Heilung da gewesen. All of that just from feeling. All das nur durch dieses Gefühl. Same thing, I'll share one other story. Ich teile noch eine Geschichte. We used to have a visitor every now and then that would come and just dance really wildly. Wir hatten einen Besucher, der immer wieder da war und der einfach sehr wild getanzt hat. It's not really part of our congregation, but pops in every now and then. Er war nicht wirklich Teil der Gemeinde, aber war immer mal wieder da. And I don't sense anything when they dance, and so I just leave it alone. Also ich habe da jetzt nichts gespürt, als er getanzt hat, deswegen habe ich es einfach in Ruhe gelassen. But this one Sunday, it was going on and it was dark. Aber an dem einen Sonntag, da ist das wieder vorgekommen und da war es echt dunkel. There was some kind of depressive thing that was around this. Da war irgendwie so eine depressive Haltung da drum. And I'm sitting there and I'm like, well, this isn't normal. Und dann sitze ich da und denke mir, das ist nicht normal. So we have a guy in our church, he comes up to me and he goes, what are you going to do about that? Dann ist einer in meiner Gemeinde auf mich zugekommen und hat mich gesagt, ja, was wirst du da jetzt zu tun? Because this guy, he's a super feeler. He feels stuff very strongly. Weil er spürt Dinge sehr stark. And so I'm like, okay, Lord, we got two people here, two witnesses, right? How do you want to deal with this? Also habe ich gesagt, okay, Herr, du hast jetzt zwei Zeugen dazu, also wie sollen wir damit umgehen? And the Lord says, tell the guy that just came up to you to go on the opposite corner of the service and start to dance. Dann habe ich gesagt, ja, sag dem, der jetzt auf dich zugekommen ist, dass er in die entgegengesetzte Ecke gehen soll und anfangen soll zu tanzen. Now this guy does not dance. Aber dieser Mann tanzt nicht. But we're going to move, you know, part of warfare is moving in the opposite spirit. Aber ein Teil von geistlicher Kampfführung ist, in dem entgegengesetzten Geist zu gehen. So one person who doesn't dance is that activates their faith to go into whatever movement they have is going to overthrow this thing. So eine Person, die normal nicht tanzt, die im Glauben dann tanzt, die wird all das überwerfen, was die andere Person da macht. Now and I tell the person, I said, look, I know. He goes, the guy goes, why don't you dance? Dann habe ich dir das so gesagt und sie hatte gesagt, ja, warum tanzen du nicht? And I told him, because I know how to dance. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich weiß, wie man tanzt. I said, it's more faith with you. Es braucht mehr Glauben bei dir. And you know what? He very kind of He went over there and he started to dance. Also er war sehr zögerlich, aber ist dann rübergegangen und hat angefangen zu tanzen. He only had to dance for about 20 seconds when this person, boom, completely stopped. Went, sat down in their chair. Und er musste nur 20 Sekunden tanzen und dann ist sie komplett runtergekommen, die andere Person, und hat sich in ihren Stuhl gesetzt. And he felt better because he only had to dance for, you know, 20 seconds. Und er hat sich besser gefühlt, weil er nur 20 Sekunden tanzen musste. This person had been dancing for about 10 or 15 minutes now. Weil die andere Person hatte schon 10 bis 15 Minuten getanzt. And then, you know, a little bit of light dispels darkness. Weil ein bisschen Licht reicht schon, um die Dunkelheit zurückzudrängen. Amen. Amen. One last thing, and then we're going to pray for some people. Eine Sache noch und dann beten wir für Menschen. When Jesus, it says, when Jesus looked on the multitudes, he was moved with compassion. Es heißt, als Jesus die Mengen gesehen hatte, war innerlich bewegt. And when you study that in the Greek, it means his bowels. He felt something in his bowels. Und wenn du es im Griechischen studierst, heißt es, er hat etwas in seinem Innersten in seinem Darm so gespürt. So he felt this for all the people. Und er hat es für all die Menschen gespürt. And out of one feeling. Und aus einem Gefühl heraus. He fed 5,000 people. Hat er 5,000 Menschen gefüttert. One feeling can feed 5,000. Ein Gefühl kann 5,000 ernähren. Don't ever discount feeling the Holy Spirit. Mach nie wieder runter, den Heiligen Geist zu spüren. And when you feel something, go with it. Und wenn du etwas spürst, dann geh damit. If you make a mistake, wenn du einen Fehler machst, just say, well, I'm learning. Und sag einfach, oh, ich lerne noch. We give all our students the right to make mistakes. Wir geben all unseren Schülern das Recht, Fehler zu machen. Because we want them to grow in the Spirit. Weil wir wollen, dass sie wachsen im Geist. And the more you do that, the more you discern a little bit better. That's that last time that was, I thought that was Lord, it wasn't. And you'll start growing in your gift. Und umso mehr du lernst, umso mehr kannst du auch unterscheiden und so kannst du auch in deiner Gabe wachsen. And everybody in this room, everybody online knows how to feel. Und jeder in diesem Raum und jeder online weiß, wie man spürt. And we want it to be redeemed tonight. Und wir wollen, dass es heute freigesetzt wird. And use that prophetic for great miracles. Und dass es prophetisch benutzt für große Wunder. See, this house has raw faith. Dieses Haus hat rohen Glauben. I'm jealous of what you guys carry. Ich bin neidisch auf das, was ihr tragt. A holy jealousy. Ein heiliger Neid. Because when I my gift of healing, I flow in the prophetic. Weil ich fließe im Prophetischen. So I see it before it happens. Und dann sehe ich es, bevor es überhaupt passiert. And I just prophesy it. Und dann prophezei ich es. I have to work hard to just have raw faith. Ich muss mich echt anstrengen, um einfach nur reinen Glauben zu haben. So, you know, the Bible says we can, what silver and gold have I none, but what I have I give. Die Bibel sagt, Silber und Gold habe ich keins, aber was ich habe, das gebe ich. So I'm here to give also to add to you guys what we carry, the prophetic, to also flow in healing. Und das möchte ich machen, dass ich einfach das dazu füge, dass das Prophetische zu dem fließenden Heilung. I'm sure you already flow with it some, but I'm telling you, it's going to go to another level. Und ich bin mir sicher, dass ihr darin schon fließt, aber ich sage euch, es wird noch auf eine andere Ebene gehen. I was ministering in Kiev, Ukraine one time. Ich habe mal in Kiev in der Ukraine gedient. And this lady came out, they asked me to pray for her. She was in stage 3 liver cancer. Und dann ist eine Dame zu mir gekommen, sie wollte, dass ich für sie betete. Sie hatte im dritten Stadium Leberkrebs. So I put my hand on her and I have a vision. Und ich habe ihr die Hand aufgelegt und ich hatte eine Vision. And I see her arteries and her veins that go to her liver. Und ich habe die Arterien und die Venen, die zu ihrer Leber gegangen sind, gesehen. I see all the cancer. Und ich habe den ganzen Krebs gesehen. And then I see it just leave her veins. Und dann habe ich einfach gesehen, wie sie ihre Venen verlassen hat. And I saw it go out of her body. Und habe gesehen, wie es aus ihrem Körper rausgegangen ist. And so now I knew what the Lord was going to do. Und jetzt wusste ich, was der Herr tun würde. My faith was in the prophetic word. Mein Glaube war im prophetischen Wort. It wasn't in me. Es war nicht in mir. It was in the word. Es war in dem Wort. Because he is the word. Weil er ist das Wort. So I said to her, I just prayed like a 30-second prayer. Also habe ich einfach so ein 30-sekündiges Gebet gebetet. Ich habe einfach gesagt, ich hatte die Vision. And it's gonna leave your body. Und es wird deinen Körper verlassen. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. That was it. Das war's. Now she was disappointed. Und dann war sie ein bisschen enttäuscht. She wanted a 10-minute prayer. Sie wollte ein 10-minütiges Gebet. But that's all I had. Aber das war alles, was ich hatte. And I just obeyed the Lord. Und ich habe einfach auf den Herrn gehört. I go home. 2 weeks later, they send me a letter. Ich bin nach Hause gegangen. 2 Wochen später haben sie mir einen Brief geschrieben. Sie ist zum Doktor gegangen. And they could find no cancer in her body. Und sie konnten keinen Krebs mehr in ihrem Körper finden. Okay. See, I'm seeing what the Lord's doing. und sehen, was der Herr tut. And I say it this way: say what you see. Und dann sage ich, was ich sehe. That's what Jeremiah did, right? Das hat Jeremia gemacht. God says, "What do you see?" Gott hat Jeremia gefragt, was siehst du? I see the branch of an almond tree. Und er hat gesagt, ich sehe die Zweige eines Olivenbaums. And God says, "You see very well." Und er hat Gott gesagt, du siehst gut. That was prophecy 101. Das war Grundlagenkurs in Prophezeiung. That was his first prophetic class. Das war seine erste prophetische Lehrstunde. Just say what you see. Sag einfach, was du siehst. And I want y'all to do that. Und ich möchte, dass ihr das tut. This house to begin to see better. Ich möchte, dass dieses Haus besser sieht. And begin to function in that in a greater way. Und in noch größerer Weise darin aktiv ist. So we'll pray for you right now. Also möchte ich für euch beten jetzt. Father, I didn't come here with silver and gold tonight. Vater, ich bin hier nicht hergekommen mit Silber und Gold heute Abend. But what I have is a love for the prophetic. Aber was ich habe, ist eine Liebe für das Prophetische. I have a love for your voice. Ich habe eine Liebe für deine Stimme. I have a love to feel you. Ich habe eine Liebe, dich zu spüren. And so I'm going to give that tonight, Lord. Und das werde ich heute Abend geben, Herr. And so I release that in this room. Also setze ich es frei in diesem Raum. I release it online. Ich setze es frei online. And I say, we give it to you now freely. Und ich sage, wir geben es dir jetzt frei. Because we received it freely. Weil wir es auch kostenlos empfangen haben. And the Lord has more than enough. Und er hat mehr als genug. To let us have all the gifts of the Spirit. Um all die Gaben des Geistes für uns, dass wir sie haben können. Give them the love of the prophetic. Herr, gib ihm die Liebe zum Prophetischen. Give them a love for hearing the voice of God. Gib ihm die Liebe, die Stimme Gottes zu hören. And then to release that voice into the earth. Und dann diese Stimme in die Erde freizusetzen. Lord, I thank you for this house. Herr, ich danke dir für dieses Haus. And I have an expectancy it's going to the next level. Und ich habe die Erwartung, dass es auf die nächste Ebene geht. In the name of Jesus, visions are coming to this house. Visionen werden in dieses Haus kommen. You're going to see things like watching a movie theater. Du wirst Dinge sehen, wie wenn du im Kino bist. And God is going to show you what he's doing in the earth. Und Gott wird dir zeigen, was er auf der Erde tut. And just do and say what you see. Und tu und sag einfach, was du siehst. And watch God perform the miracle. Und sieh, wie Gott das Wunder wirkt. And watch Jesus get all the glory. Und sieh, wie Jesus all die Ehre bekommt. We pray over the pastors here. Wir beten über die Pastoren. We pray over the leaders here. Wir beten über die Leiter. That they would raise up an army of people. Dass sie eine Armee von Menschen aufrichten. That would walk, talk and look like you. Die wandeln, reden und wie du aussehen. Function in every aspect, every emotion that you have. Und in jedem Aspekt, den du hast, wirken. And that all their senses are active for the kingdom of God. Und dass all ihre Sinne aktiv sind für das Königreich. For those that don't feel. Und für die nicht fühlen. We activate them tonight. Wir aktivieren sie heute Abend. And we say they're going to feel the Spirit of God. Wir sagen, sie werden den Geist Gottes spüren. And they're going to feel what you're doing in the earth. Sie werden spüren, was du auf der Welt Lord, tust. Lord, I break off hardness. Herr, ich breche Härte. And discouragement. Und Entmutigung. Let me tell you, if you don't feel, you struggle with discouragement. Wenn du nicht spürst, dass du mit Entmutigung zu kämpfen hast, so that's going to go away as well. Dann wird das auch weggehen. And you're going to be encouraged. Und du wirst ermutigt sein. Because you're going to feel the things of God. Weil du die Dinge Gottes spüren wirst. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Now touch your neighbor and say you're going to feel. Und jetzt berühre deinen Nachbarn und sag, du wirst spüren. Amen. There we go. So you're prophesying now. Also jetzt prophezeit ihr schon. Okay, so we're I don't know what time do y'all get out of here, but we're going to prophesy a few people. Ich werde jetzt noch ein paar prophezeien. And you need to stop it. Oh. Okay. All right. That's funny. But if you have to leave, feel free to leave. Also, wenn ihr schon gehen müsst, dann könnt ihr auch schon gehen. I always say this. I've had many people leave my meetings. Ich habe viele Leute, die meine Treffen verlassen haben. So it doesn't bother me. Also, es macht mir nichts aus. So we're just going to ask for the spirit of prophecy. Also, wir beten jetzt den Geist der Prophetie. Which is what? It's a testimony of Jesus. Und das ist ein Zeugnis von Jesus. And what we're trying to do is read what God wrote about your life. Und was wir versuchen, ist, wir wollen das zu lesen, was Gott über dein Leben geschrieben hat. Don't ever be over enamored by the prophet. Sei nie zu beeindruckt vom Propheten. All he does is read your book. Alles, was er macht, ist, dein Buch zu lesen. He's a good reader. Er kann gut lesen. But Jesus wrote the book. Aber Jesus hat das Buch geschrieben. So we worship the one who wrote the book. Also wir beten den an, der das Buch geschrieben hat. Psalms 139:16. Psalm 141. 139, 14. Says all the days about your life were written before there was ever one of them. Da heißt es, all die Dinge in deinem Leben wurden aufgeschrieben, bevor auch nur eines geschehen ist. So there was stuff written for you. Also da sind Dinge über dich aufgeschrieben. What's your name? Wie heißt Sabrina? Du? Yeah, you were here last time I was here. Yeah. Du warst letztes Mal auch schon da. The Lord said, tell her she's grown. Der Herr sagt, sag ihr, sie ist gewachsen. I saw you like you grew in height with the Lord. Ich habe dich gesehen, wie du in die Höhe gewachsen bist mit dem Herrn. And it's been very difficult at times. Und es war manchmal sehr schwierig. You've had to just walk by faith. Und du musstest im Glauben wandeln. And the Lord said, I'm going to honor your faith. Und der Herr sagte, ich werde deinen Glauben ehren. You're going to grow more in the next season. Und du wirst in der nächsten Zeit noch mehr wachsen. You tried sometimes to, like you know you need to know more, but you don't, and you want to know more. Manchmal weißt du, dass du mehr wissen müsstest, aber du weißt es nicht und deswegen. And the Lord said, the Spirit of Revelation is going to visit you. Und deswegen sagt der Herr, der Geist der Offenbarung wird dir begegnen. Because you're hungering for more revelation. Weil du hungerst nach mehr Offenbarung. Because not only do you want to know things, but you want to know Him. Nicht nur, es ist nicht nur so, dass du Dinge wissen willst, sondern du willst ihn kennen. And intimacy is coming to you. Und Intimität kommt zu dir. And you're going to experience love like you've never experienced it before. Und du wirst Liebe erleben, wie du sie nie zuvor erlebt hast. You are honored by the Father. Du wirst geehrt vom Vater. Because there's an enemy that says you're not. Weil das ein Feind, der sagt, dass es nicht so ist. There's something that happened to you when you're a little girl. Und da war etwas, was zu dir passiert ist, als du ein kleines Mädchen warst. Made you feel rejected. Das dich abgelehnt hat fühlen lassen. The Lord said, I'm tearing all that out. Und der Herr sagt, ich reiß das alles raus. And you're going to know what it means to be fully accepted. Und du wirst wissen, was es heißt, vollkommen akzeptiert and it's zu sein. Not going to be by what you do. Und es wird nicht durch das sein, was du tust. It's going to be by who you are. Sondern bei dem, wer du bist. And you're a child of the Most High. Weil du bist ein Kind des Höchsten. I just release fire. Ich setze Feuer frei. To go all the way through her. Dass es ganz durch sie durchgeht. And burn away trauma. Und jedes Trauma wegbrennt. And just discouragement right now. Und jede Entmutigung. And the joy of the Lord will be your strength. Und die Freude am Herrn wird deine Stärke sein. It's a new day, Sabrina. Es ist ein neuer Tag, Sabrina. You're going to see heaven. Du wirst den Himmel sehen. You're going to have revelations like you've never had before. Und du wirst Offenbarungen haben wie niemals zuvor. And all your job is to bring that to earth. Und dein Job ist es, das auf die Erde zu bringen. The river of God is flowing through your belly. Und der Fluss Gottes fließt durch dein Innerstes. You are a door for the river. Du bist eine Tür für diesen Fluss. Going to flow through you. Und es wird durch dich durchfließen. People are going to get near you, you're going to feel the river. Und Leute, die sich dir nähern, werden diesen Fluss spüren. Straight from the throne of God. Direkt vom Thron Gottes. Amen. Amen. Fire. Feuer. I like that. This guy in the back with the light blue shirt. You've got your hand on your chin. Der Mann mit einem blauen T-Shirt. Du hast die Hand auf deinem Kinn. Yeah. Have him stand up so we can all see. Steh mal bitte auf. Das we also like to have people stand for this reason. Wir wollen, dass Leute aufstehen aus dem Grund. In Ephesians 1:17 it says that he prays for the spirit of wisdom and knowledge of Jesus, the spirit of wisdom and revelation, I'm sorry. In Epheser heißt es, dass er für den Geist der Offenbarung betet. And one of the parts of that is the inheritance of the saints. Und ein Teil davon ist das Erbe der Heiligen. So part of a healthy community, prophetic community is saying, I know what that person's inheritance is. Und ein Teil einer gesunden prophetischen Gemeinschaft ist zu wissen, ich weiß, was sein Erbe ist. It creates an atmosphere where you bear one another's burdens because you want that person to get to what their inheritance is. Es erzeugt eine Atmosphäre, wo ihr eure Lasten einander tragt, weil ihr wollt, dass jeder in sein Erbe eintritt. Okay. So, when I walked in tonight, you remind me of a teacher I know back at home. Als ich heute reingekommen bin, hast du mich an einen Lehrer erinnert, den ich von zu Hause noch kenne. And I feel like you have there's a teaching gift in you. Und ich spüre, dass da eine Lehrsalbung auf dir ist. Particularly for young people. Insbesondere für junge Menschen. Like 18 and under. Also 18 und jünger. You're a consistent person. Weil du bist konsistent in dem, was du tust. And I feel like that's one of the things the Lord's going to have you teach the younger generations about consistency. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die Der Herr will, dass du die jüngere Generation lehrst über Konsistenz. And how to dig in deep to things, not just accept a shallow surface thing. Und wie man tiefer in Dinge eintaucht und nicht nur das, die Oberfläche akzeptiert. I see you giving them shovels and letting them dig real deep. Ich sehe, wie du ihnen Schaufeln gibst und dass sie richtig tief graben können. And I see some of them even with handcuffs, and as they begin to dig, those cuffs come off of them. Und ich sehe auch, manche von ihnen haben wie Handschellen an, und während sie graben, kommen diese Handschellen von ihnen weg. So it's almost like in the digging they're gonna get deliverance. Also es ist einfach in diesem Graben, dass sie einfach freigesetzt werden. And I also heard this phrase. I heard the Lord say, "Don't be surprised if you start getting involved in social programs." Und ich habe auch gehört, wie der Herr gesagt hat, sei nicht überrascht, wenn du in Sozialprogramme auf einmal involviert bist. Where you take kids that nobody else wants and you say no. The kingdom needs them. Wo du Kinder aufnimmst, die sonst keiner nimmt, und wo du sagst, nein, das Königreich Gottes braucht sie. I just see this new level of life coming out of your mouth. Ich sehe einfach dieses neue Ebene an Leben, das aus deinem Mund kommt. And there have been times where life has come out of your mouth, but the Lord said, "I'm sending a fresh wind of life right now to blow out all the cobwebs." Und da waren schon Zeiten, wo einfach dieses Leben aus deinem Mund kam, aber der Herr sagt, er sendet einfach einen neuen frischen Wind von diesem Leben. And the thing that where those cobwebs are is now a bullhorn. Und wo it's vorher wie so Megaphone. Spinnweben oder? Spinnwebenbahn ist jetzt wie so ein Megafon. Amen. I'll say one more thing. Ich habe auch noch eine Sache. What God has started in you to deliver you, he's going to finish. Was Gott in dir angefangen hat, um dich freizusetzen, das wird er fertigstellen. You've been in a really dark place at times. Weil du warst schon an sehr dunklen Orten. And God is not finished. Und Gott ist noch nicht fertig. These that God's calling you to help, he's going to help you first. Und er hat gesagt, Gott wird dich berufen zu helfen, aber er wird dir erst helfen. I just saw it go in your belly and rip some things out. Ich habe gesehen, wie er in dein Innerstes gegangen ist und einfach Dinge rausgerissen hat. There are some things that were done wrong to you. Weil das sind Dinge, die dir angetan wurden. God is going to heal that. Und Gott wird das heilen. So that you can heal others. Dass du andere heilen kannst. So I just release healing to you right now. Und so setze ich Heilung zu dir frei jetzt. That's a good word. Amen. Okay. All right. This lady right here. What's your name? Wie heißt du? Marion. Okay, Marion. Marion. She wants to feel Jesus. Sie möchte Jesus spüren. I saw that. Ich habe das gesehen. You can't. Do you go to church here? Du gehst in die Gemeinde, ja? Yeah, you need to. Ja, das musst du. She's here because she wants what's here. Sie ist hier, weil sie das will, was hier ist. And she wants every part of it in her life. Und sie möchte jeden Teil davon in ihrem Leben. And sometimes you feel like, why can't I have more? Und manchmal fühlst du dich so wie, warum kann ich nicht mehr davon haben? And the Lord said, you can. Und der Herr sagt, du kannst. And you will. Und du wirst. Because he's going to let you feel. Weil er wird's dich spüren lassen. Because when you were young, your family was told you don't feel. Weil als du jung warst, da hat deine Familie dir immer gesagt, ja, fühl nichts. Be a good German. Sei ein guter Deutscher. Be strong. Sei stark. But the Lord said, "No, be a good kingdom person." Aber Gott sagt, nein, sei eine gute Person des Königreichs. And be strong in the Lord. Und sei stark im Herrn. And be soft in your heart. Und sei weich in deinem Herzen. Because you have a tender heart. Weil du hast ein weiches Herz. You are going to cry people to healing. Du wirst Leute in die Heilung hineinweihen. Because I saw the spirit of compassion come through you. Weil ich habe den Geist des Mitgefühls durch dich kommen sehen. And God's going to put people on your heart. Und Gott wird Leute auf dein Herz setzen. And you're going to pray them through healing. Und du wirst ihn zur Heilung beten. And you're even going to pray those into salvation. Und du wirst sie auch zur Erlösung beten. Because see, you're a woman that will not quit praying until there's breakthrough. Weil hier ist eine Frau, die nicht aufhören wird zu beten, bis da der Durchbruch ist. So that means you have to pray for me. Das heißt, du musst auch für mich beten. Because I know she won't quit. Weil ich weiß, sie wird nicht aufhören. Don't y'all like intercessors like that? Mögt ihr nicht solche Fürbitter? That don't let go of God. Die Gott nicht loslassen. And you're going to see miracles. Und du wirst Wunder sehen. In your family. In deiner Familie. Because there's some family members that need Jesus. Weil das sind noch Familienmitglieder, die and Jesus they brauchen. Need to get this hardness off of them. Und die müssen auch diese Härte von and sich you're bekommen. Going to pray them through that. Und du wirst sie dadurch beten. But you're going to feel. Und du wirst es spüren. After this night. Nach heute Abend. I just release the glory of God. Ich setze die Herrlichkeit Gottes to frei. To be more sensitive to the things of God. du mehr sensibel bist für die Dinge and Gottes. The Lord, the anointing of a deliverer is in her. Und die Salbung des Freisetzers ist in ihr. And we release that now in the name of Jesus. Wir setzen es frei im Namen and Jesus. She comes out. She's different tonight than when she came. Sie ist anders heute, als sie gekommen ist. Yeah, you're gonna cry a lot. Du wirst viel weinen. You're just gonna be sitting, walking along, and start crying. Du wirst sagen, oh, wie kann ich aufhören zu weinen? Because God's gonna let you feel His heart. Weil Gott dich sein Herz fühlen lassen everywhere wird. You go. Wo immer du auch don't gehst. Hold back. Lass es nicht, alles nicht go, zurück. Right? In Jesus' name, that's a good that's word. Amen. Amen. All right, for my friend right here. I saw you like a heavyweight boxer. Ich habe dich gesehen wie so ein Schwergewichtsboxer. And I heard this. He's a knockout artist. Und ich hab gehört, wie er gesagt hat, er ist ein Knockout oder ein KO-Künstler. You're a guy who goes in there and just hits the head and it's done. Du bist der, der reinkommt, du schlägst einfach drauf und es ist fertig. But I heard the Lord say this. Aber ich habe auch gehört, wie der Herr gesagt hat. You are about to battle bigger opponents. Du wirst noch größere Feinde angehen. And I'm going to start to teach you about body blows. Und ich werde dir beibringen, wie man Körperschläge. And a body blow in a boxing match is where you hit, you just keep hitting something until the person gets tired and they don't have any strength to hold their hands up. Und body blow oder Körperschläge sind beim Boxen etwas, wo du einfach so lange drauf einschlägst, bis der Gegner seine Arme nicht mehr oben halten kann. The Lord is giving you, he's going to start giving you strategies on how to wear down the enemy. Und der Herr wird dir Strategien geben, wie du den Feind auslaugen kannst. Because he's really given you a gift for systems and coming up with holy systems. Weil er hat dir die Gabe gegeben, mit heiligen Systemen that help things zu kommen, flow and function right. Die Dinge richtig funktionieren lassen. And I feel like the Lord's saying, you're about to begin to attack systems of the enemy that are going to be requiring lots of blows. Und ich habe so gespürt, wie der Herr sagt, du wirst Systeme des Feindes angreifen, die einfach viele dieser Schläge brauchen. And I get this sense that that's what the Lord's taking you into. He's going to release a spirit of counsel to you. Und das habe ich so gespürt, ist das, wo der Herr dich reinzieht. Er wird dir auch einen Geist des Rates geben. We're just like a boxer knows when to hit the body and then hit the face. Wo du wie ein Boxer wissen wirst, wann du den Bauch hauen musst und wann du ins Gesicht schlagen musst. That's what he's releasing to you right now. Das setzt er über dich frei gerade jetzt. Father, we just thank you right now for the spirit of counsel. Vater, wir danken dir für den Geist des Rates. We thank you for the spirit of might right now. Wir danken dir für den Geist der Macht. We thank you for divine strategies of systems to come right now. Wir danken dir für göttliche Strategien für Systeme, die kommen. Where he can destroy the works of darkness that you've called him to destroy. Wo er die Werke der Dunkelheit zerstören kannst, die du ihn berufen hast zu zerstören. Mean something to you? Bedeutet das was für dich? This young lady got a striped shirt there. Diese junge Dame mit dem gestreiften Shirt. No, the one right there. Yeah. Can you? Yes. That's okay. Yes. Yeah. What's your name? Wie heißt du? Olivia. Olivia. Olive. I like it. Yeah. I heard the word advance. Ich habe den das Wort Erweiterung gehört. And it's time for you to advance. Vorwärts oder es ist Zeit für dich vorwärts zu gehen. Yeah. Even at your age, auch in deinem Alter, the Lord wants to bring a supernatural wisdom to you. Möchte der Herr dir übernatürliche Weisheit geben. And he wants you to be successful at everything you put your hands to. Und er möchte, dass du erfolgreich bist in allem, wo du deine Hände ranlegst. Because there's a spirit of excellence that's going to visit you. Weil da wird ein Geist der Exzellenz dich besuchen kommen. So that what you put your hands to, it'll be the excellence of heaven. Dass wenn das, was du anfasst, wird einfach mit der Exzellenz vom Himmel berührt sein. You'll never fit in with the crowd. Und du wirst nie in die Menge reinpassen. Don't try. Versuch's erst gar nicht. Because you're different. Weil du bist anders. You've been different your whole life. Du warst dein ganzes Leben schon anders. And it's like, she's unusual. Und es ist auch, sie ist ungewöhnlich. Because you have a love for Jesus. Weil du hast eine Liebe für Jesus. And you and Jesus have a special relationship. Und du und Jesus, ihr habt eine besondere Beziehung. And it's going to grow. Und das wird noch wachsen. And then I saw your hands become creative. Und dann habe ich gesehen, wie deine Hände kreativ wurden. I don't know what you do, but what you put your hands to, it'll be creative. Ich weiß nicht, was du machst, aber das, wo du deine Hände draufsetzt, das wird kreativ sein. Come through your hands. Ich sah, wie der Himmel durch deine Hände gekommen ist. The Lord ist. Said, whatever you're studying, increase the study. Was auch immer du gerade studierst, erweiter das. And don't do it just to get a grade. Do it out of passion. Und tu es nicht, um eine gute Note zu bekommen, sondern tu es aus Leidenschaft. Because heaven's going to flow through your hands. Weil der Himmel wird durch deine Hände fließen. And you're going to bring healing and many different things through your hands. Und er wird Heilung und viele unterschiedliche Dinge durch deine Hände bringen. Creative miracles. Kreative Wunder. Creating things that are not in the earth are going to come through your hands. Dinge, die nicht auf der Erde sind, werden durch deine Hände kommen. You're going to get ideas from heaven. Und du wirst Ideen aus dem Himmel bekommen. Okay, so now here's what's going to happen. Und das, hier ist das, was passieren wird. I saw God just drop dreams on you. Ich habe gesehen, wie Gott Träume auf dich legt. You're going to have many powerful prophetic dreams. Dass du viele kraftvolle prophetische Träume hast. It's going to help you get a path forward. Und das wird dir helfen, vorwärts zu gehen. So you know what direction to go. Und dass du weißt, in welche Richtung du gehen musst. Because right now you're thinking 10 different directions. Weil gerade denkst du an 10 unterschiedliche Richtungen. I don't know which way to go. Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll. God's going to give you dreams. Aber Gott wird dir Träume geben. Walk this way. Geh diesen Weg. And your steps will be ordered of the Lord. Und deine Schritte werden vorbereitet and you will sein vom be successful Herrn. At what you put your hands und du wirst erfolgreich sein in dem, worum Father, du deine release Hände release that legst. To her right now. Wir setzen das frei über sie gerade in jetzt. The name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. What do you do with your hands? Do you do anything was with your hands? Mit deinen Händen? Music. She's a piano keyboardist. Ah, there you go. Practice it more. Also übe es weiter. All right, so that's what the word of the Lord says. Do take it more diligently. Das ist das Wort des Herrn. Nimm es, mach es noch gründlicher. So next time I come. Also das nächste Mal, wenn ich komme. for this guy right here and on the end here with the good hair and cool hair, that cool sweater. Yeah. Für den Mann mit dem coolen Sweater und. No, he's the guy. Yes, you. All right. No, you're good. Well, this guy, I like your faith. We'll just keep standing. We'll get to you. Ich glaub, mag dein Glauben. This is, my God, you're a tall guy. Du bist ziemlich groß. Well, this is really funny, Ben, because I saw you sitting down. I saw a picture of you walking on stilts. Ich habe ein Bild von dir gesehen, wie du auf Stelzen gelaufen bist. And it was funny because you were head and shoulders above the rest of the people that I saw in this crowd. Weil es war lustig, weil du warst mit Kopf und Schultern über dem Rest der Menge. And I take that to mean that you're an intelligent individual. Und ich glaube, das heißt, dass du sehr intelligent bist. But I saw this. While if you walk on stilts, it's kind of awkward. Weißt du, wenn du auf Stelzen läufst, das ist ja irgendwie komisch. I saw two wings sprout out of your back, and you began to fly off of these stilts. Und dann habe ich gesehen, wie zwei Flügel aus deinem Rücken gewachsen sind, und du hast angefangen zu fliegen. And I believe that the Lord wants me to tell you that you've been called to walk in the Spirit. And it might seem awkward at first. Und ich glaube, der Herr möchte dir sagen, du bist berufen, im Geist zu wandeln, und es sieht vielleicht am Anfang komisch aus. But the Lord is going to put a message in you that's going to become a deep part of your life. Aber der Herr wird eine Botschaft in dich legen, die ein tiefer Teil deines Lebens werden wird. When a message comes to a person, there all of a sudden everybody they come in contact with needs that message. Wenn eine Botschaft auf eine Person kommt, dann ist es auf einmal so, dass jede Person, mit der sie in Kontakt kommt, diese Botschaft braucht. And you're going to carry a real message of restoration is the word that I heard. Und du wirst wirklich eine Botschaft der Wiederherstellung tragen. You're going to look at things that look like you're going to have the ability to look at things that just look like junk and just put them together and make something beautiful out of them. Und du wirst einfach Dinge haben, die aussehen werden wie Müll, und du wirst etwas Wunderschönes draus with machen. People, I said the Lord's going to give you vision for. It's like you can see two different types of people that are really messed up, and you're going to say, "I can make a team out of them." Und ich habe auch das mit Menschen. Also du wirst Menschen sehen, die wirklich wie am Ende sind, und du wirst sehen, hey, ich kann da ein Team draus machen. That's the type of message of restoration you're going to carry, and it's just going to become a visionary part of your life. Und das ist die Botschaft der Wiederherstellung, die du trägst, und das wird eine Vision für dein Leben. I felt like the Lord said, pay attention to your thoughts in the season ahead. Und ich spüre auch, wie der Herr sagt, achte auf deine Gedanken in der Zeit, die jetzt kommt. I feel like that's going to be one of the strongest ways that the Lord talks to you is through your thoughts. Weil ich glaube, das ist die stärkste Art und Weise, wie der Herr zu dir redet, durch deine Gedanken. And so just go in strength. Also geh in Stärke. Amen. Amen. Amen. All right. The guy who stood up in the back asked him to stand der Mann, up der sich hinten, der aufgestanden ist. Yeah. No. It doesn't matter whether you misunderstood or not. When you stood up, I'm like, that's good. Ob du es jetzt fehlverstanden hast oder nicht, als du aufgestanden hast, wusste ich, ja, das ist es. I saw the armor of God on you, and on the front of it the breastplate of righteousness was on your chest. Ich habe die Waffenrüstung Gottes gesehen, und dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit war auf dir. And I felt like the Lord said that he wanted you to know that the dreams that he's put inside you are protected. Und ich habe gespürt, wie der Herr dir sagen wollte, dass ich dir sagen soll, dass die Träume, die du in dir hast, dass sie geschützt sind. Your heart is protected right now with righteousness. Dein Herz ist geschützt mit Gerechtigkeit. And I believe the Lord's bringing you into a season of confidence with him like never before. Und ich glaube, der Herr bringt dich in eine Zeit von Selbstbewusstsein wie nie zuvor. Where you're going to have these ideas and the Lord's going to say, yeah, I'm on that, go with it. Wo du Ideen haben wirst und der Herr wird sagen, ja, da bin ich drauf, und dann wirst du damit gehen. I'll protect you. Ich werde dich schützen. I just really hear that over and over and over when I look at you. Ich höre das immer wieder und wieder, während ich dich anschaue. The Lord wants you to know you're protected. Der möchte, dass du weißt, dass du geschützt bist. Psalm 91. Psalm 91. He's given his angels charge over you. Er hat seinen Engeln dich seinen Engeln aufgetragen. Amen. Amen. For my Uber driver. She was my Uber driver today. Sie ist meine Fahrerin. Boy, you have learned to have joy in the war. Du hast gelernt, die Freude am Herrn zu haben. In the wartime, in like warfare. Die Freude im Krieg oder im Kampf. Yeah, because everything you've had to gain in life, it's been a battle. Weil alles, was du im Leben bekommen hast, war ein Kampf. You've had a lot of ideas that have not come to pass. Du hast viele Ideen, die sich so nicht umgesetzt haben. And the Lord said, I'm going to give favor to your ideas. Und der Herr sagt, ich werde Gunst für deine Ideen geben. And there's an entrepreneurial thing that you've been trying to push into. Und da ist eine unternehmerische Sache, in die du dich reinarbeiten wolltest. And the Lord said, just relax. Und der Herr sagt, entspann dich. I'm going to do for you what you cannot do for yourself. Ich werde für dich tun, was du nicht aus dir selbst tun kannst. And I'll make a way where there doesn't seem to be a way. Und ich mache einen Weg, wo kein Weg zu sein scheint. But the Lord is going to advance you even in this war season. Aber der Herr wird dich sogar vorwärts bringen, sogar in dieser Kriegszeit. Weil der Feind hat dich oft hart geschlagen. But you just get back up. Aber du bist wieder aufgestanden. And you keep fighting. Und du hast weiter gekämpft. But this is your season to get past some of those battles. Und das ist jetzt deine Zeit, wo du diese Kämpfe hinter dir lässt. And here's what I heard: the spirit of abundance is going to come to your house. Und ich habe gehört, der Geist des Überflusses kommt in dein Haus. It's a spirit. Es ist ein Geist. And it'll multiply everything you put your hands to. Und es wird alles multiplizieren, worauf du deine Hände legst. Instead of decrease, increase will be your portion. Es wird Zuwachs geben. So I just speak that over you right now. Also so setze ich das über dir frei. And Lord, I thank you for the joy that's her strength. Und ich danke dir für die Freude, die ihre Stärke ist. And last thing the Lord said, tell her to laugh at the devil. Und das Letzte, was ich gehört habe, war, sag ihr, dass sie über den Teufel lachen soll. Devil, that's the best you got. Doesn't matter to me. Teufel, das ist das Beste, was du kannst. Das macht mir nichts aus. I'm going to have victory. Ja, weil ich werde den Sieg haben. I speak that over you and your family. Und das spreche aus über dir und deiner Familie. Now give her more, Lord. Gib ihr mehr. More of your spirit. Mehr von deinem Geist. I just thank you for that. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. That's good word. Okay. But this lady with the beret on, with the auburn beret. With the, die Frau mit dem Hut. Yeah. And I saw you during worship. Ich habe dich im Lobpreis gesehen. And I heard the Lord. I heard this the scripture. I think it's in Revelation 4, where it says, "There's an open door. Come up here." Und hatte ich diese Schriftstelle, ich glaube es ist Offenbarung 4, wo es heißt, da ist eine offene Tür, komm hier herauf. And I just felt like the Lord was calling you up right now into a heavenly perspective. Und ich habe einfach gefühlt, wie der Herr dich hochruft zu einer himmlischen Perspektive. And I felt like I heard the Lord just say this very clearly. He said, you're going to be able to hold what I have for you. Und ich habe gespürt, wie Herr gesagt hat, du wirst in der Lage sein, das zu tragen, was ich für dich habe. It's not going to go away. Es wird nicht weggehen. There's going to come this presence where you just realize like, oh, he's here. Da wird diese Gegenwart kommen, wo du einfach realisierst, oh, er ist da. Und du wirst in der Lage sein, es zu tragen. I feel like the enemy's really tried to torment you sometimes with the like, oh, it's like you have a broken basket. It's like, I can't carry this. Und ich glaube, der Teufel wollte dich manchmal quälen, damit wo du wie dachtest, du hast einen kaputten Korb und du kannst es nicht tragen. I just felt like the Lord said, that is a lie. You're going to be able to carry it. Und der Herr sagt, das ist eine Lüge. Du wirst in der Lage sein, es zu tragen. You are going to prophesy over people and see their countenance change. Du wirst über Menschen prophezeien und wirst sehen, wie sich ihr Gesicht verändert. You are going to see, put your hands on the sick and see them get healed. Und du wirst deine Hände auf die Kranken legen und du wirst sie geheilt sehen. You are going to feel the Lord in a special way. Du wirst den Herrn auf besondere Weise spüren. And you're going to be able to hold it. Und du wirst es halten können und tragen können. And that fear of losing it, it's gone away, is not going to be there anymore. Und diese Angst davon, es zu verlieren, wird nicht mehr da sein. Amen. Amen. You know, there's a recent study came out about productivity. Da gab es eine Studie kürzlich, die rauskam über Produktivität. And it says the most productive years of our life are between 60 and 80. Da heißt es, die produktivste Zeit in unserem Leben ist zwischen 60 und 80 Jahren. So never let age have anything to do. Also lass nie Alter irgendwas damit zu tun haben. With your productivity. Mit deiner Produktivität. You're going to be productive, all right? Du bist sehr produktiv. So everybody is above 60, say amen, right? Jeder, der über 60 ist, sagt yeah. Amen. Yeah. Amen, all right. It's because you've been through so much. Das liegt daran, dass ihr durch so viel schon durchgegangen seid. Okay. You were on the worship team, the young lady on the worship team. Die junge Dame im Lobpreisteam, ja. Yeah. What's your first name? Wie heißt du? Lena? Regina. Okay, Lena. Okay. Queen. Ah, you're a queen. Yeah, yeah, yeah. Okay, I saw a bunch of little girls around you. Ich habe kleine Mädchen um dich herum gesehen. And the Lord said, raise up an army of young girls to do what you do. Und der hat gesagt, richte eine Armee aus jungen Mädchen auf, die tun, was du tust. I saw little girls look at you and say, I want to be like her. Weil ich habe die Mädchen gesehen, wie sie dich angeschaut haben und gesagt haben, ja, ich will wie sie sein. And you know, that you may not want to do that. Und du denkst vielleicht, ja, du willst das vielleicht nicht tun. But there is a favor on you to do it. Aber da ist eine Gunst auf dir, es zu tun. And I'm telling you, when you look at little girls, walk up to them and just start speaking things into them. Und sorry. Start speaking into the young girls when you see them. Ja, und ich möchte, dass du in junge Mädchen sprichst, wenn du sie siehst. Your prophetic gift is going to ignite children. Deine prophetische Gabe wird Kinder entzünden, to come into the fullness of their life. Um in die Fülle ihres Lebens zu kommen. Because they're going to say, she said I can do it, I can do it. Und weil sie sagen werden, sie hat gesagt, dass ich das tun kann, also kann ich es tun. Weil du bist eine Königin. You have authority. Du hast Autorität. And you speak authority into the next generation. Und du sprichst diese Autorität in die nächste Generation. And I really, there's a real call on your life for that. Und da ist eine wirkliche Berufung auf deinem Leben dafür. And just to sit there and teach them the ways of God. Und einfach da zu sitzen und sie die Wege Gottes zu lernen. It's not like you're going to sit in a classroom. Aber es ist nicht so, dass du in einem Klassenzimmer sitzt. It's going to be like you teach as you go. Sondern du wirst lehren, während du gehst. Like when you're worshiping up here. Zum Beispiel, wenn du da oben Lobpreis machst. Look at the audience, and if you see little girls, schau in die Menge und wenn du die kleinen Mädchen siehst, then walk up to them, dann geh zu ihnen and say, you're going to do this one day. Und sag, du wirst das auch eines Tages machen. Give them hope for their future. Gib ihnen Hoffnung für ihre Zukunft. So that's one call on your life, okay? Das ist eine Berufung auf deinem Leben. Be obedient. Also sei gehorsam. Okay, you let me know if she's not. Wir lassen mich wissen. This girl right here in the white coat. Die Frau im weißen Mantel, ja. Yes, you. I I saw you with these a book in your hand, and sorry. So ich habe dich mit einem Buch in deiner Hand gesehen. And I felt like the Lord said you have a real gift of literature. Und ich habe gesehen, wie der Herr gesagt hat, du hast wirklich eine Gabe für Literatur. And there's a real gift of writing that's in you. Und da ist auch eine Gabe fürs Schreiben in dir. And I felt like the Lord said that I saw you just making these little books, almost like children's books. Und ich habe gesehen, wie der Herr gesagt hat, oder ich habe dich gesehen, wie du diese kleinen Bücher machst, wie Kinderbücher. And it was going to be a way to deliver kingdom principles into the younger generation. Und es war ein Weg, um die Prinzipien des Königreichs in die jüngere Generation weiterzureichen. And when I say younger, I mean like 2 to 3 years old, like books for 2 to 3 years old. Und mit jünger meine ich wirklich Bücher für 2- bis 3-Jährige. And if you've ever had one of those books stick with you, even when you're older, but that's kind of what I felt like the Lord was saying over you. Und wenn du eines dieser Bücher hast, die sind auch, wenn man älter ist, bleiben die noch bei ihm. Und ich, das hatte ich für dich. All right, you were on this thing, right? What is this called? I forget what this is called. You were on that, ja, right? That was Plafon. You. All right. Ja. I like this. Das gefällt mir. The Lord really wants to mess you up. Der Herr möchte dich wirklich ein bisschen durcheinander bringen. In a good way. Auf eine gute Art und Weise. You know, I saw it because you know you everything's perfect, you know. Ich habe es gesehen, weil bei dir ist alles perfekt. It's like he wants to pull your shirt tail out. Er möchte einfach das T-Shirt rausziehen. What's your first name? Wie heißt du? Farsi. He said, loosen up, Farsi. Er möchte sagen, ja, mach dich locker, Farshid. Okay. But you have a royalty in you. Aber du hast eine Königlichkeit in dir. There's something in your bloodline. Da ist etwas in deiner Blutlinie. That was kingly. Das königlich war. And it got perverted in your in the family bloodline. Und es wurde pervertiert in der Familie. And it got off track. Und es ist dann auch and it started abgekommen. It served other gods. Und es hat anderen Göttern gedient. And God says he's going to use you to put your family back on track. Und Gott sagt, er wird dich benutzen, um deine Familie wieder in die richtige Spur zu bringen. And for the future generations, für die zukünftige Generation, they will serve the King of Kings. Werden sie dem König der Könige they will dienen. Not serve false gods. Sie werden keinen falschen Göttern dienen. Because it was strong in your bloodline. Weil das war stark in deiner Blutlinie. And the enemy wanted to use you. Und der Feind wollte dich benutzen, but he lost you. Aber er hat dich verloren. It's like when Saul came Paul. Es ist wie als Saulus zu Paulus wurde. You were one name and God gave you a new name. Du hattest einen Namen und Gott hat dir einen neuen Namen gegeben. And your new name is one that will be used for the kingdom. Und dein neuer Name ist einer, der fürs Königreich now, benutzt wird. Now you're going to have favor in the marketplace. Und du wirst Gunst haben in der Wirtschaft. And you're going to start relationships in the marketplace, but it's going to move to the glory realm. Und du wirst Beziehungen in der Wirtschaft haben, und die werden aber auch in die Herrlichkeit and mit reingehen. You're going to introduce them to the King of Kings. Und du wirst sie dem König der Könige vorstellen. He wants to make you one of his radical evangelists. Weil er möchte dich zu einem radikalen Evangelisten machen. Where you're going to lead people that nobody thought would come to the Lord. Wo du Leute zum Herrn führst, wo keiner geglaubt hätte, dass es klappt. Muslims. Muslime. People that are serving other gods. Menschen, die anderen Göttern dienen. New Agers. New Age. I'm telling you, some of the hardest ones. Den härtesten. Even Jewish people. Auch jüdischen Menschen. God's going to use you. Gott wird dich benutzen. So all you got to do is just share what's inside of you. Also alles, was du tun musst, ist das, was in dir ist, zu teilen. Share how God changed you. Um zu teilen, wie Gott dich verwandelt hat. And he can change them. Und dann kannst du sie. So I'm going to release fire to you. Ich werde Feuer über dich freisetzen. Lord, just let this happen. Herr, lass das passieren. Thank you for redeeming him. Danke, dass du ihn freisetzt. And redeeming his bloodline. Und dass du seine Blutlinie freisetzt. A bloodline of holiness. Und jetzt so eine Blutlinie to everybody around him. Zu jedem okay. Um dich herum. There's still some family members that are still bound. Da sind immer noch Familienmitglieder, die gebunden sind. Because I can feel them in your heart. When I put my hand on your chest, I felt them in your heart. Herz fühlen. Als ich meine Hand auf dein Herz gelegt habe, konnte ich spüren. And he says, because you delight yourself in the sight of the Lord. Und es heißt, weil du dich in den Augen des Herrn he's going to give you the desires of your heart. Deswegen wird er dir die Wünsche deines Herzens geben. Prayers will be answered. Gebet wird die Antwort sein. Salvation will be released. Erlösung werden freigesetzt. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. All right. Amen. Loosen up, man. Loosen up. Locker. Okay, my friend here in the black hoodie here. Und der Mann im schwarzen Pulli. I felt like the Lord said that he was going to really give you a gift to help people heal on the inside. Ich glaube, dass der sagt, dass dir eine Gabe gegeben hat, Menschen in ihrem Innern zu heilen. I'm reminded of the story of when Lazarus was going to come out of the tomb. Ich habe mich erinnert an die Stelle, wo Lazarus aus dem Grab rauskommen sollte. And people said, oh no, that's going to stink. Und wo die Menschen gesagt haben, oh nee, das wird stinken. And then he had to have people unwrap him. Und dann mussten Leute ihn auswickeln. You're going to be one of those people that unwraps people that have just come back to life, and you're going to get all the stinky stuff off of them. Du wirst einer sein, der einfach diese Leute wieder auswickelt, wenn sie zurück zum Leben gekommen sind, und dann einfach all dieses stinkende Zeug wegnehmen. I really feel like the Lord is really deepening his relationship with you right now. Ich spüre auch, wie der Herr seine Beziehung mit dir vertieft gerade. He really wants to give you an authority over mental health issues. Und er möchte dir wirklich Autorität geben über Probleme von mentaler Gesundheit. Things like depression, suicide. Depression, Selbstmord, even gender dysmorphia type things. Und auch Geschlechtsverwirrungen, Dinge in die Richtung. The Lord really is going to give you the ability to unwrap all that stuff off of them to where they're clean. Und der Herr möchte dir einfach die Fähigkeit geben, das einfach alles abzunehmen, bis sie rein sind. I also just felt like the Lord said he's going to give you a new love for the word. Und ich habe auch gespürt, wie der Herr gesagt hat, dass er dir eine neue Liebe für das Wort geben wird. When you read it, it's like every time you read it, something jumps out at you. Und wo immer, wenn du es liest, dass irgendwie etwas dich anspringt. Amen. Amen. I had actually had a word for the camera lady. Ich habe noch ein Wort für die Kameradame. It's a real short word. Es ist sehr kurz. But I saw your eyes full of light. Ich habe deine Augen gesehen, voller Licht. It's not from just looking in that screen. Und das kommt nicht nur dadurch, dass du in den Bildschirm immer schaust. But the Lord said, visions are going to become a major part of your life. Und der Herr hat gesagt, Visionen werden ein Hauptbestandteil deines Lebens werden. And just like, you know, the word says, young men and women were going to see visions. Genau wie das Wort sagt, dass junge Männer und Frauen Visionen werden, sehen werden. That anointing of Joel is going to hit you. Diese Salbung von Joel wird dich treffen. And it's going to, you're going to see things in the spirit like you've never seen them before. Du wirst Dinge im Geist sehen wie nie zuvor. It's going to scare you. Es wird dir Angst machen. Because you're going to see profound things. Weil du wirst große Dinge sehen. And then God's going to teach you how to apply them into the kingdom. Und Gott wird dich lernen, wie du sie im Königreich but this is an impartation. This is an impartation night. Das ist eine Zuteilung. So I just release visions to you right now. Also ich setze Visionen über dir frei. In the name jetzt. Of Jesus. Im Namen Jesus. Lord, mess her up. Nimm sie mach fill her sie with ganz the Holy Spirit. Füll sie mit dem Heiligen Geist. And that she'll have creative shots on those cameras. Und dass sie kreative Bilder einfängt mit der Kamera. Amen. Amen. This is for this gentleman right here. What's your name? Für diesen Mann hier. Okay. This father anointing on you is even going to grow at this time of your life. Die Vatersalbung auf dir wird sogar jetzt noch wachsen. Because I watched you celebrate everybody else. Ich habe gesehen, wie du jeden anderen gefeiert hast. Because God wants you to celebrate when he shows up on other people. Weil Gott möchte, dass du feierst, wenn er auf anderen Leuten auftaucht. Because there's a gift of encouragement on you. Weil es eine Gabe der Ermutigung auf dir. And in this encouragement, und in dieser Ermutigung, people are going to feel valued. Werden Leute sich wertgeschätzt fühlen. So don't think it's unusual just to walk up to somebody and encourage them. Also denk nicht, dass es ungewöhnlich ist, einfach zu jemandem zu gehen und ihn zu ermutigen. Es wird ihre Herzen verändern. And it's one of the greatest things that we all need. Und das ist eines der größten Dinge, die wir alle brauchen. Ist das Worte des Lebens von jemandem anderen. God said, I want you to be that person. Und Gott sagt, ich möchte, dass du die Person bist. Words of life, dass du die Worte des Lebens bringst. And encourages others. Und andere ermutigst. And celebrates what God's doing in other people's lives. Und das feierst, was Gott in anderen Leben tut. And that's what it means to seek first the kingdom of God and his righteousness. Das ist, was es heißt, zuerst das Königreich Gottes zu suchen. And the Lord seine says, Gerechtigkeit. When you do that, und Herr sagt, wenn du das tust, those things will be added to you. Dann werden diese Dinge dir hinzugefügt werden. I feel like in the word says he knows what we have need of before we even ask. Und ich spüre, dass der Herr sagt, Er weiß, was wir brauchen, bevor wir überhaupt fragen. And you need some real breakthrough in your life. Und du brauchst Durchbruch in deinem Leben. God says, as you celebrate others, you'll get breakthrough. Und Gott sagt, während du andere feierst, wirst du diesen Durchbruch bekommen. So I just release that to you tonight. Und ich setze das über dir frei. Mr. Encourager. Der Herr Ermutiger. Be that in Jesus' name. Sei das in Jesu Namen. Okay. Now, John has one quick. It's a corporate word for all of us, and I think it'll be a good launching word as we go out tonight. Also John hat jetzt noch ein gutes Wort für uns. When I was listening to Pastor Carl talk about how you guys were praying for revival. Als ich gehört habe, wie Pastor Georg gesagt hat, dass wir für Erweckung gebetet haben. While he was doing the interview with Pastor Tim, während er das Interview mit Pastor Tim gemacht hat, I began to get this groan of travail in my spirit. Da habe ich dieses Sehnen nach Seufzen im Geist bekommen. And I heard the Lord. I believe this is a prayer point that you need to ask and pray into this. Und ich glaube, das ist einfach ein Gebetspunkt, wo ihr reinbeten müsst. I heard the Lord say, ask for the Jonas to come back into my will. Und ich habe gehört, wie der Herr gesagt hat, bittet für die Jonas, dass sie zurück in meinen Willen kommen. I heard this prophetic word that said, you don't have to get on that boat. Ich habe dieses prophetische Wort gehört, wo es sagt, du musst nicht auf dieses Boot gehen. And I felt like the Lord said, prophesy an acceleration of time. Und ich habe auch gespürt, wie er gesagt hat, prophezeie eine Beschleunigung der Zeit. That's what happened when Jonah decided to obey the Lord. There was an acceleration of time. Das ist passiert, als Jonas sich entschieden hat, auf den Herrn zu hören. Da gab es eine Beschleunigung in der Zeit. If you go read the book of Jonah, it says that Nineveh was a huge city, a 3 days walk. Wenn du das nachliest, da heißt es, Ninive war eine Stadt, die so groß war, dass man 3 Tage da durchlaufen musste. And it said Jonah only walked one day. Und da heißt es, Jonah ist nur einen Tag gelaufen. But his message got to the king. He didn't even go to the king. It got to him way before that. Und seine Botschaft ist zum König gekommen. Er musste da nicht mehr hingehen. Das ist sogar schon vorher angekommen. And it shifted an entire region. Und es hat eine ganze Region umgekehrt. And God used it to break an idolatry off of Jonah of only one aspect of God. Und Gott hat es benutzt, um durch Jonah einen Geist des Götzendienstes zu brechen. So I would just encourage you to read that book and pray and to ask the Lord to bring in the Jonas. Und ich ermutige euch einfach, dieses Buch zu lesen und den Herrn zu bitten, die Jonas hineinzubringen. Can we do that for about 30 seconds? Können wir das einfach für 30 Sekunden lang etwa machen? Father, we just thank you right now. Vater, wir danken dir jetzt. Lord, we call out right now to every Jonah right now that you have in this area. Wir rufen aus zu jedem Jonah, den du hier in der Gegend hast. Lord, we speak right now to their spirit. We say, you do not have to get on that boat. Wir sprechen zu ihnen im Geist. Du musst nicht auf dieses Boot. You do not have to delay God's heart for a region. Du musst nicht Gottes Herz für die Region verspäten. Lord, we prophesy right now that those that do not want to do the assignment, Lord, you're shifting their spirit right now to do the assignment that you've called. Herr, wir sagen, dass die gerade nicht dem Auftrag Gottes nachgehen wollen, dass du ihre Herzen umkehrst, dass sie dem Auftrag Gottes folgen. Lord, we prophesy an acceleration of time right now of your kingdom. Herr, wir prophezeien eine Beschleunigung der Zeit von deinem Königreich. Lord, that your heart would be released quickly. Dass dein Herz freigesetzt wird. That your mercy would be released quickly. Dass deine Gnade freigesetzt wird. No more delay right now. Keine Verspätung mehr. In Jesus name. In Jesu Namen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. War das gut? Halleluja. Komm, geben wir mal Jesus die Ehre für seinen Dienst heute Abend. Auch Pastor Tim und John, vielen Dank für euren Dienst. Wirklich wunderbar. Halleluja. Amen. Weißt du was? Ich habe eine gute Nachricht für alle, die heute Abend kein Wort von Gott direkt von Pastor Tim oder von John bekommen haben. Ich sage dir, Gott redet zu dir. Amen. Und er hat wahrscheinlich heute Abend auch schon manches zu dir geredet. Und er redet weiter zu dir. Amen. Und wenn du ein prophetisches Wort bekommen hast heute Abend oder wenn Gott auch sonst zu dir geredet hat und du bist dir nicht sicher, was du damit anfangen sollst, dann, so wird Pastor Tim auch sagen, er ist selber auch Pastor, dann empfehlen wir dir immer, geh zu einem Leiter hin, dem du vertraust und sag einfach, hey, wie muss ich das verstehen? Oder ist das richtig? Bin ich da in der Interpretation richtig? Das hilft manchmal. Ja. Einfach, manche Sachen sind uns selber nicht so ganz klar, was Gott damit sagen will oder wo du vielleicht nicht weißt, wie soll ich damit umgehen? Dann einfach geh zu jemandem hin, dem du vertraust und lass es dir einfach nochmal oder ja, lass es einfach bestätigen beziehungsweise lass es dir einfach nochmal umsetzen auch in dein Leben. Okay? Halleluja. Preist den Herrn. Zu wie vielen hat Gott heute Abend geredet? Amen. Amen. You don't know what I'm talking about, but amen. Halleluja. Okay. Preist den Herrn. Dann lasst uns jetzt einfach zum Schluss, lasst uns hineinsehen in den Dienst von Pastor Tim und John und dem ganzen Dienst einfach von der Gemeinde, auch in Louisiana und all dem, was sie tun um die Welt. Du hast vorher, am Anfang hast du gehört, und Tim hat mir das öfters schon gesagt, wenn er hierher kommt, gib Gott ihm einfach die Finanzen, um dann wieder nach Osteuropa zu gehen. Also du dienst einfach in anderen Ländern auch durch das Saatkorn, das du säst, in diesen Dienst hinein. Also frag einfach den Heiligen Geist, was soll ich geben? Und fühl dich einfach immer frei. Bei uns bist du immer frei zu geben oder nicht zu geben. Aber wenn du glaubst, dass Gott wirkt, dann frag ihn einfach, was soll ich tun? Und was soll ich investieren? Was soll ich hineinsehen in diesen Dienst? Und dann tu das, was er dir zeigt. Wir geben hier die Eimer gleich durch. Und dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen. Oder aber du kannst in bar geben, so wie der Heilige Geist es dir zeigt. Oder du kannst, wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet, dann kannst du per Überweisung geben, per PayPal oder per Kreditkarte, einfach das, was er dir zeigt, das tust du. Ja, right. Ja, sie gehen morgen nach Osteuropa, erst Wien und dann Slowakei. Ja. Amen. Okay, also, weißt du, Herr, we'll give you some airfare. Okay, gut. Ja, also, lass uns ja einmal durchgeben, tu das, was er dir zeigt. Ich möchte euch hier noch alle Glory Life Schüler an der Stelle kurz hinweisen darauf. Zum einen, auf unserer Glory Life Schulseite findest du zwei aktuelle Stellenanzeigen von Glory Life. Wir suchen zwei vollzeitliche zusätzliche Mitarbeiter. Schau einfach mal auf unserer Schulseite, was wir da suchen. Wenn du voll hier im Fluss bist, dann kann das vielleicht was für dich sein, je nachdem, was für Gaben du hast. Okay? Ansonsten noch ein Hinweis, mein neues Buch Im Zentrum der Herrlichkeit war ja zwei Wochen lang nicht zur Verfügung, jetzt ist es wieder da. Also ihr könnt es am Büchertisch bekommen, wenn du es heute Abend noch signiert haben möchtest, solange ich Zeit habe, solange wir nicht mit unseren Gästen wieder weiter müssen, kann ich dir es noch signieren. Also ab sofort gibt es wieder zu kaufen, Im Zentrum der Herrlichkeit. Und dann, was haben wir noch? Genau. Dann haben wir noch zwei starke Zeugnisse auch aktuell aus den Gloryhäusern. Ein Zeugnis, eine Frau war im kritischen Zustand, beziehungsweise eine Frau hat angerufen, dass ihr Neffe mit einem Schlaganfall gerade operiert wird und in kritischem Zustand ist. Nach dem Gebet am nächsten Tag konnte er seine Arme und Beine bewegen und so weiter. Und im Krankenhaus waren die Ärzte so erstaunt, weil sie solche Fortschritte noch nicht gesehen haben. Halleluja. Amen. Andere Frau musste sich nach einer Operation einer Strahlentherapie unterziehen. Die Bestrahlung wurde von den Ärzten geplant und war medizinisch notwendig. Sie bat uns dafür zu beten, dass sie keine Bestrahlung mehr brauche. Bei der nächsten Untersuchung stellte sich heraus, dass es ihr gut ging und sie keine Bestrahlung mehr brauchte. Halleluja. Amen. Ist Gott nicht gut? Preist den Herrn.